Ich will nicht immer reden müssen. Jetzt musst hast du nicht noch was zu sagen? DJ Andy, schwupp, husch da raus. Das ist wie wenn das RBB-Fernsehteam auf der Potsdamer Dings da unterwegs ist und Zeitzeugen. Was halten Sie denn davon, dass die Franzosen Nein gesagt haben zum EU-Beitritt? Schwupp, rennt die Oma weg. Sag mal, bist du hier eine Potsdamer Einkaufsmeilen-Oma, die von brisant vor Ort Kontraste interviewt werden soll? Wie bitte? Sag doch mal. Ich rede nicht mit dir. Ach man, red doch mal mit mir. Ich muss immer reden. Du zu reden. Warum soll ich eigentlich? Darüber, sag mal, warum, darüber, du steckst ja mit den Hörern unter einer Decke. Darüber beschweren die sich auch immer. Diese Pack. Die sagen immer, die kommen nicht zu Wort, weil ich immer dazwischen rede. Stimmt doch nicht! Vor allem sagst du dann mehr oder weniger dasselbe immer wieder. Willst du jetzt mal sagen? Wieso sag ich immer dasselbe? Das ist ja eine üble. Ich will ja nicht reden. Ja, ich will ja nicht reden. Genau. Ja, los, dann rede, bitte. Andi, du hast hier. DJ Andi, du darfst. Ich muss jetzt weg. The ball is in your court, wie ich beim Englisch Intensivkurs gelernt habe. Du musst in die Volksbühne, Jürgen. Stimmt, du musst in die Volksbühne. Und warum? Weil Lord Knut da ist, ist das. Ah, oh, eine Scheiße, und ich muss hier Sendung machen. Und Lord Knut sitzt im roten Salon und schwadroniert vor sich hin. Aber mit dem machen wir mal hier eine schöne, mit dem machen wir eine Sendung. Bist du dann auch da? DJ Andy! Hilfe! Hörst du nicht schon die Autotür zu? Bist du dann auch da, wenn ich mit Lord Knut, wenn Lord Knut hier ist? Ja, mit dem machen wir eine fette Sendung, oder? Aber das kennt ja keiner mehr, Lord Knut, oder? Kennen die das hier? Lernen die voll? Sag mal den, ich frag hier mal ihn. Hallo, wer ist denn du? Hallo, ich bin Gerlind. Gerlind, kennst du Lord Knut? Knut auch, ja. Lord Knut, ob du Lord Knut kennst? Na klar kenne ich Lord Knut. Woher denn, bitteschön? Aus dem Rias. Richtig! Mensch, aber sag mal. Ah, super, mit dem müssen wir doch mal eine Sendung machen. Muss ich mal eine Sendung machen, oder? Na klar, aber eine richtig geile. Naja, logisch, das stellt sich doch von ganz alleine ein. Doris aus Guru grüßen, ist das okay? Wen wolltest du? Nein, hier wird doch nicht gegrüßt. Doch, nein, du kannst irgendwie was zu mir sagen und sagen, dass ich hier so ein toller Moderator bin. Und du kannst aber auch sagen, dass DJ Andy das hier irgendwie auch noch gerade, ja, so ganz okay ist. Ja, wirklich. Echt? Du bist ja auch so eine Hip-Hop-Schnitte, oder? Wie alt bist du denn? Aber du bist doch ein bisschen schon über Hip-Hop-Schnittigkeit eigentlich. Über Hip-Hop, na so ein bisschen dein Alter. Mein Alter? Ja, logisch. Nicht. Ach, du könntest meine Tochter sein. Ja, na ganz genau. Genau. Genau. So, du wolltest jemanden grüßen. Das können wir nicht machen. Doch. Nein. Meine allerbeste Freundin Doris grüße ich. Was ist denn mit Doris? Na, das ist meine allerbeste Freundin. Hat die jetzt Probleme irgendwie? Die Windeln gekackt haben, verstehst du? Und sind heute noch. Ihr zusammen in dieselben? Ja, ja, das war der Osten, oder? Da gab es für zwei Osten, Kinder eine Windel. Windel. Und dann, wenn die eine Folge. Na, ich will jetzt ja nicht so in Details sehen. Naja, doch kein Problem. Ja, Mensch. Ja. Ach, Gerlind! Ja, genau. Na, super. Ach, na, das ist aber toll, dass du angerufen hast. Ja, das wurde aber auch mal Zeit. Sag mal, du hast das erste Mal hier angerufen, oder? Bitte? Du rufst ja hier das erste Mal an. Ich hab das erste Mal angerufen. Mann, aber Gerlind, warum denn? Ja, immer das erste Mal. Du musst, Gerlind, du musst jetzt Woche für Woche anrufen. Was denkst du, wie wir uns annähern? Wie wir quasi so eine bestimmte Form von Intimität entwickeln? Genau. Wie wir uns ohne Worte verständigen können? Also das ist doch wichtig. Ich bin ja nicht immer so oft zu Hause. Ich habe ja noch viel um die Ohren. Was hast du denn? Ich habe auch irre um die Ohren. Aber einen Tag, den halte ich mir frei. Das ist der Dienstagabend. Ab 10 halte ich mir eigentlich frei, wenn ich kann. Naja, ich auch. Naja, mach das mal. Naja, und dann rufen wir hier immer schön an und dann können wir schöne Gespräche führen. Genau. Mann, sonst, du weißt doch, sonst nehmen die 16-Jährigen überhand. Die dominieren quasi die Gesellschaft. Bild derart, dabei gibt es die doch praktisch ja nicht so viel. Ranlassen. Nee, ja nicht. Nein, die Alten, wir Alten, wir sind die Kaufkräftigen. Ja, verstehst du, wir sind die, die Energie haben. Wir müssen uns durchsetzen. Überall mach doch mal Fernsehen an. Du siehst immer so eine Jungwichser. Ach, wo du denkst, Scheiße hier, zack, zack, links, eine, rechts, eine, ab ins Bett, so weit. Wir müssen jetzt mal die Reiferin ran. Naja, dann los. Na, wie du, wie Icke, wie Doris. So eine. Oder und dein Alter, der da im Hintergrund keucht. Das ist mein Kind. Dein Kind? Hat das Krupp oder was? Das ist Titte. Ist das lungenkrank? Da hast du ein lungenkrankes Kind? Nee. Nee? Warum keucht denn der so? Der keucht doch nicht. Nee, der hat aber eben gekeucht wie irre. Siehst du? Der freut sich, weil Mutti im Radio ist. Oh Mann, hab ich eine geile Mutti. Mann, ja, super. Ja, na sag doch. Na, aber los. Na, hab ich doch gesagt. Für eine Mama geht gar nichts. Genau. Jetzt hab ich mal hier richtig eine Musik für deinen Jungen. Na, wie alt ist denn der? Was? Wie alt ist denn dein Junge? 19. Ja, hab ich genau eine Musik für den. Na ja, und für diese Mucke? Und für, wie bitte? Wann kommt mein, wann spielst du meine Mucke? Ja, danach. Soll ich danach spiele ich gleich deine Mucke. Na gut. Oder? Wollen wir es so machen? Ja, machen wir so. Na gut. So, jetzt erstmal eine Musik für den Jungen. Genau. Und dann eine Musik für dich. Genau. Was? Ja, mach ich doch. Na los. Mann. Und grüß meine allerbeste Freundin. Ja, genau. Das haben wir jetzt gemacht. Tschüss. Ja, okay, ciao. Ciao. So, und das ist jetzt hier die Musik für den Jungen und für die Hip-Hop-Fraktion hier. Hört, das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben, hier den Lied. Schreibt euch mal den hinter die Ohren. Sitzt auf der Toilette, singst und liest eine Zeitung. Doch Klopapier ist einlagig und Fingers supschen durch. Fingers. Magst nicht die Hand mitgeben. Mit AA-Fingers bleibst allein. Gehst mit Hund spaziere, macht er sein Geschäft. Wirst ertappt und musst entfernen, es mit bloßer Hand. Hast AA-Fingers. Bei Insekt bist König, bei Menschen nicht. Hast AA-Fingers, heiß und feucht. Mit AA-Fingers kommst nicht weit. Bist gelähmt und liegst im Bett, kannst nicht mehr auf Klo. Einmal die Woche kommt Schwester Ruth, holt alles raus. Hat AA-Fingers, schweigt und raucht. Sitzt oft allein in ihr kleinen Wohnung. Hat AA-Fingers, schweigt und raucht, raucht und schweigt. Sitzt oft allein in ihr kleinen Wohnung. Soll ich jetzt sagen, was das für eine Musik war? Mit hier mit der AA-Fingers. Scheiße, halt jetzt die CD-Hülle dabei. Ach naja, ist jetzt egal. Heinz Strunk. Heinz Strunk, ihr wisst schon, Fleisch war seine Gemüse. Ach so, jetzt, die Sendung hat ja praktisch noch gar nicht angefangen. Da müssen wir jetzt mal hier knattern wir ihn drin und dann. Und dann kommt noch eine Musik für Gerlin. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Spitze, oder? Je suis un poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est dans toutes les chansons, toutes les poupées de son. Und jetzt kommt da gleich Überraschung. Das ist so spitze, das ist so toll. Ach, da bin ich wieder so stolz auf mich. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas. Ah, scheiße, das war jetzt der Falsche. Der ist ja natürlich, der ist ja super, aber eigentlich wollte ich ja den hier spielen. Ah, oh, Kinder, tut mir leid, wir fahren nochmal zurück auf Anfang. Kann ich jetzt ohne dafür, müssen wir nochmal zurück hier. Ah, hallo? Rufst du hier etwa an, um dich zu beschweren? Nee, um Gottes Willen. Gut, okay, dann sei mal jetzt schön still. Wir müssen nochmal zurück auf Anfang. Okay? Alles klar. Gut, super. Fritz. Wenn das jetzt einer vom internationalen Radio hört, der denkt doch, dass ich mein Geschäft nie beherrsche. Oh. Ah, das macht mir jetzt wieder fertig. Oder wenn jetzt vielleicht einer zuhört, wo mich abwerben will, der sagt, Mann, Kundner, komm zu uns, Chris Höre. Ah, der denkt doch, Mann, nee, den können wir nicht nehmen, der beherrscht seine Geschäftchen nicht. Habt ihr ein Telefon hier? Scheiße! Postkutsche. Mit Captain Kirk. Ah, ich könnte mal nicht anbeißen. Ah, ist das ein Ärger. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ah, so eine Kacke. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Ja, das war die französische Originalaufnahme. Und dann, jetzt lasse ich Ihnen hören, wie das deutsch gesungen klingt. Und ich hatte das Gefühl, Junge, Junge, das ist dann, weil ja rot die Farbe ist, war, wenn man sich verlieben soll. Schöne Party, darin wurde verbot. Und einen Kuss wolltest du von mir, aber ich sagte no, no, no. Da hast du noch einmal fragtest, gar nicht an der Fassung. Ach, super! Über uns hing, als ich Feuer fiel, aber da hatte lang wie jung. Ist das eine Spitzenmusik? Über uns hing, als ich Feuer fiel, ein rosa-roter lang wie jung. Ach, Kinder, ihr macht euch keinen Begriff. Ah, oh, ist das eine super Musik, oder? Ah. Junge, das ist dann, weil ja rot die Farbe ist, bei der man sich verlieben soll. Das war eine schöne Party, Darlin, oh die Verbot. Darlin, ja über uns beiden hing ein rosa-roter Lampion. Nein, du warst nicht gut beim Tanzen, sagt es immer pardon. Was machte das? Und da hing ein rosa-roter Lampion. Das ist dann, weil ja rot die Farbe ist, war, wenn man sich verlieben soll. Das war eine schöne Party, Darlin, oh die Verbot. Und einen Kuss wolltest du von mir, aber ich sagte no, no, no. Da hast du noch einmal gefragt, es kann Delfin, ein rosa roter Lampion. Über uns hing, als ich vor ihr fing, ein rosa roter Lampion. Über uns hing, als ich Feuer fing, ein rosa-roter Lampignon. Kinder, Mensch, covert den Song nochmal. Stellt euch doch nicht so blöd an. Was muss man da immer extra Ansagen machen? Das kann man auch so machen, oder? Zum Beispiel völlig unaufgefordert. Völlig unaufgefordert. Olle Steffen aus Senftenberg, was schickt da mir ein wunderbares Cover? Und zwar wovon? Na, das erkennt man doch ganz schnell. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, alleine glücklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Bin und mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, alleine glücklich. Bin und mag mich, wie kann das Sünde sein? Bin und mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, ich bin hier ganz allein. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich, allein und glücklich. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Na super, oder? Mann, Steffen, hast du echt toll gemacht. Der Lonely Skinhead Song von Steffen gecovert. Muss man dazu extra mal auffordern? Nein, es geht doch auch so, dass man so einen schönen Song covert und den dann als MP3, am besten MP3. Manche Leute schicken mir immer so WMAs oder irgendwie so komische Formate. Lieber MP3 als MP3. Kommen wir mit Mailen an kuttner@kuttner.de. Schub, kuttner@kuttner.de. Dann kommt es an und dann wird's echt in aller Regel wirklich auch gespielt. Da fällt mir ein. Ich hab ja Hausaufgaben immer vergeben, dass man mal hier so ein bisschen quasi so ein bisschen föhnmäßig, muss ich nochmal erinnern, schön die, wo ist denn jetzt die Musik geblieben hier? Schön die übersetzten Song und aber die Übersetzung quasi noch dazu einspricht gleich, dass der Song läuft und dass man so gefühlvoll noch die Übersetzung dazu. Jetzt finde ich die CD nicht. Mann, ist, warum ist denn hier so eine Unordnung? Kalter Heinrich! Hier im Studio ist völlig unaufgeräumt. Wo ist denn jetzt? Ich hab die doch. Jetzt muss ich mal. Bist du noch in der Leitung? Ja. Warum denn? Warum denn? Stimmt auch wieder. Naja, nee, weil ich jetzt brauch bloß mal jemanden zum Überbrücken. Also. Du bist jetzt mal Überbrückungskandidat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau, aber ich brauche deine Hilfe ja nicht mehr. Nee? Oh, ist das fies, oder? Ja, ist traurig. Weil ich jetzt nämlich genau die CD gefunden habe, die ich gesucht habe. Oh Gott, und jetzt spielst du schon wieder ein Lied. Ja, naja, Mann, na, sag mal, aber warum denn? Ist doch nicht so, dass ich mich nicht unterhalten wollte. Das ist so, dass ja, der Hörer quasi... Nein! Naja. Na, sag ruhig nochmal, wie es dir vorkommt und dann würde ich das wirkungsmächtig widerlegen. Sag mal, wie kommt denn dir das vor? Ja, mir kommt so vor, als ob du dich nicht mit den Hörern beschäftigen würdest. Stimmt! Ha! Mein Lieber, das war jetzt aber die falsche Formulierung. Du hättest sagen können, es kommt dir so vor, als ob ich mich mit den Hörern nicht unterhalten wollte. Der Eindruck mag entstehen. Ja, aber was ich hier mache, ist, ich beschäftige mich, natürlich beschäftige ich mich mit den Hörern. Aber weil der Hörer in seiner Gesamtheit, als quasi als Kollektivindividuum, quasi ein so begriffsstutziert, zähes, schwer zu bewegendes Vieh ist, muss ich mich quasi extra immer noch mit ihm beschäftigen und immer Sachen sagen, von denen ich eigentlich finde, dass sie total überflüssig die sind, dass man die nochmal sagt. Weil die total selbstverständlich sind. Verstehst du? Wenn ich jetzt in der letzten Sendung nicht ausdrücklich Hausaufgabe gebe, dann fühlt sich keiner verpflichtet, Hausaufgaben zu machen. Wenn ich Hausaufgaben richtig gebe, dann machen sie die. Na, die letzte genannte Hausaufgabe und dann in der folgenden Sendung ungenannt bleibende Hausaufgabe war die, genau hier wie Föhn, hör mal rein, so zu einer Musik die Übersetzung Deutsch einzusprechen. Hier hört man italienische Glied, hör hin. Ja. Bam. Gleich kommt der italienische Text und dann ganz scharf. pass auf. Ja, du warte, jetzt quatsch ihn dazwischen. Weißt du, wenn ich dazwischen quatsche. So, jetzt, Mann, mach doch mal. Oh, die sind auch lahm, ey. Hit! Sind wir italienisch? Was für eine Traurigkeit, die deutsche Übersetzung. Was für eine Traurigkeit. An diesem Morgen. Schifosa la mattina. Diesen schrecklichen Morgen. L'odore del caffè. Der Geruch von Kaffee. Schifoso anche il caffè. Ist doch super, oder? Ja, das verstehe ich sogar. Also jetzt hätte ich auf Deutsch gesagt, hätte ich es auch so verstanden. Echt? Ja. Na, dann würde ich dir doch mal vorschlagen, du suchst dir jetzt mal ein schönes italienisches Lied raus und sprichst so die Übersetzung in Deutsch genauso ein, wie die das eben gemacht haben. Und dann schicke ich dir per MP3. Und dann schickst du mir als MP3. Und das war jetzt übrigens die Hausaufgabe, also in der vorletzten Sendung. Da haben dann 4 Leute die Hausaufgaben gemacht und mir zugeschickt. Also und dann habe ich es in der letzten Sendung nicht gesagt und jetzt habe ich nur eine Zuschickung bekommen, weil ich es nicht gesagt habe. Verstehst du, ich beschäftige mich schon mit dem Hörer, aber wie gesagt, der ist ein so stures, träges Vieh, der Hörer, ja, dann muss es, dass man immer den Knüppel rausholen muss. Ja, und dass ich, bevor ich mich mit dem Hörer unterhalte, erstmal Ansagen machen muss. Ja, so sieht's aber mal aus. Ja, und das geht aber so auf meine, das geht so auf die Kraft. Du hörst doch, wie ich mich hier verausgabe und anstrenge, oder? Ja, das ist so, das saugt so viel Energie ab, die man für viel sinnvollere Sachen benutzen könnte. Verstehst du? Ja. Ja. Ja, das ist doch bitter. Vielleicht machen ein paar die Hausaufgabe nach jetzt. Ja, wollen wir mal hoffen, dass man zur nächsten Sendung wieder ein paar Hausaufgaben machen will. Und jetzt kann man ja sagen, ja, föhn, alles schön ausgedacht. Stimmt nicht. Heute bin ich bei meinen Internetrecherchen. Ja. Auf einen wunderbaren 30-minütigen Musiktrack gestoßen. Eigentlich eine Kassette, die seit 25 Jahren in der Welt kursiert. Weil nämlich Anfang der 80er Jahre haben bei einem kanadischen Sender CBC die Leute gestreikt. Ja. Und daraufhin ist so eine Rotte von Eskimo-Indianern unter Führung ihres Häuptlings haben die das Studio besetzt und lässig Programm gemacht. Und was soll ich sagen, was sie gemacht haben? Vor 25 Jahren quasi. Ja? Songs übersetzt. Genau wie Föhn und wie ich sie mal als Hausaufgabe gebe. Ja, ist doch dufte. Ist doch toll, oder? Ja. Und genau das hören wir uns jetzt mal an. Ja, nochmal kurze Frage. Ja? Machst du mal auf einzeller.dk? Nee. Nee? Nee, soll ich mal? Ja, sollst du mal machen. Was durchlesen und da die das Ding da runterladen. Was war denn da runterzuladen? Na, Einzeller.dk. TK. Ja, richtig. Kann ich angezeigt. Ach, TH habe ich gemacht. Oh. Falsch. So mache ich jetzt mal. Und findest du was? Ja, warte doch mal. Ja. Ja, die Story steht da. Ja? Und ja. Ganz unten, da ist eine MP3. Ja. Ja, das und also die Story durchlesen und dann dieses Mal anhören. Ist ganz lustig. Also, na, mach ich mal, wenn ich dran denke. Ja, okay. Muss ein bisschen vorspulen am Anfang. Super. Gut, vielen Dank für den Hinweis. Ja, und du bitte. Machst jetzt mal auch schön Hausaufgaben? Ja, absolut. Du machst ja mal eine schöne italienische Musik? Ja, vielleicht Spanisch, liegt mir mehr. Also. Wieso Spanisch? Na, verstehe ich so einigermaßen. Ach so. Kannst du nicht mal Victor Jara? Also davon haben wir viele Platten, ja. Ja, na, dann nimm doch mal, wie heißt denn der Lieblingssong? Ach, hol doch mal schnell die Platten und. Telequado Amanda natürlich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Naja, mach doch! Nee, das ist wirklich ein schönes Lied. Naja, logisch. Ja, das mache ich mal. Naja, mach das mal und schick mir das mal als MP3. Gut. Das ist mal Na super, das hat sich doch wieder mal gelohnt, das Gespräch. Absolut. Aber du merkst schon, du selber bist praktisch eben auch so ein zähes, schwer zu bewegendes Vieh. Ja, also ich habe ja auch quasi meinen Fehlern jetzt auch gelernt, ne? Da ich ja meine Hausaufgaben naja, nicht gemacht habe. Naja, gut, okay. Alles klar. Gut, super, vielen Dank für deinen Anruf. Danke auch. Genau, so, dann hören wir jetzt nämlich mal rein in den quasi die Indianer, die Eskimo-Indianer-Besetzung des streikenden CBC-Senders, in dem die dann aus Quatsch schön Rolling Stones, Heart of Stone ins Eskimoische übersetzen. Eigentlich, ohne dass ich da was gesagt hätte, machen die vor 25 Jahren quasi von ganz alleine. Kinder, da nehmt euch mal ein Beispiel dran, echt mal. Jetzt mal ernst, also ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber ich bin total enttäuscht, dass hier praktisch, so, jetzt hören wir uns, aber, boah, oh, das so spitze, die singen dann teilweise so zwischendurch auch noch total lustige Songs. Naja, gut, Warum müssen das in Kanada Eskimos machen? Warum gibt's hier nicht mal eine anständige Studiobesetzung, wo die Leute sagen, so, jetzt spielen wir schöne Musik ein und übersetzen die gleichzeitig. Hier die Rolling Stones, Heart of Stone, übersetzt ins Eskimoische. Rolling Stone, bei ihm zu hören, habe ich vergessen zu sagen, weil, dass sie noch eine Ansage vorne machen. Die machen vorne noch eine Ansage. Da jetzt sitzt der Hörer wieder da, kein Wort verstanden. Dabei wurde es extra übersetzt. Heart of Stone. So. Ah. Der tolle, gut aussehende Gerald Kötter Heinrich hat eben das Studio betreten. Das verschlägt mir dann doch immer ein bisschen die Stimme da weg, unsicher. Das kann ich mich immer so freue, den zu sehen. Gerald, Mensch, toll, dass du da bist! Danke. Ach, kannst du nicht hinterher noch einfach, wenn du deine Nachrichten so schön gelesen hast, einfach noch 2-3 Minuten länger einfach so lässig im Studio verbleiben? Warum sollte ich das denn tun? Na, einfach so. Weil es schön ist. Weil es hier so von der Atmosphäre her, weil irgendwie so wärmlich, zärtlich praktisch wird. Bringt das hier ein bisschen mehr irgendwie... das nimmt dieses Bürograu weg, dieses Großraum, diese Büro, Radio, Scheiße, Terror. Ehrlich? Ja, das gibt dem allen so eine menschliche Note. Ja, eine menschliche Note. Ja. Ich möchte hier Stell dir vor, du kommst ins Studio rein und wovon wirst du begrüßt? Ja. Von 3 Wasserflaschen. Ja, das hast du nicht besser verdient. Die insgesamt irgendwie... ungefähr 4 Liter und eine kleine Bierflasche. Das ist nun mal irgendwie die Ration, die dir hier zugeteilt wird jeden Abend. Nee, ja nicht. Die waren ja leer. Nee, das waren einfach die Überbleibsel von den Kollegen. Na, das ist das Pfand für dich. Von den Kollegen. Nee, und dann denkst du, Mann, sagst du, bist du hier bei so einem Wassertrinkersender? Ja, was wo die sonst? Alles... Ach, lass uns mal wieder in Ökola. Mein Kleiebeutelchen ist alle. Ich muss mal wieder in Ökoladen. Wollen wir nicht zusammen gehen? Wie, also wenn hier Mann, Bierflaschen rumstehen, find's besser, oder was? Na, soll ich dir mal sagen? Ich meine, Bierflasche war geprahlt. Das ist Malzbier, was da unten steht. Ja, 3 Wasserflaschen, also eine so Familienpack, eine riesengroße, noch eine Wasserflasche und dann eine Bierflasche und das ist eine Malzbierflasche. Ja, okay. Und? Mann, ey! Na Mann, das ist hier, das ist Rock'n'Roll soll das sein. Ja, das verstehst du hier so, wo ist das Catering? Ja, ist dass schon man klar, so wie, naja, sowas. Und dann kommst du an, Wasser, Vitell. Ja. Wer trinkt denn hier Vitell? Können wir die nicht mal anschassen? Können wir das nicht mal anprangern? Kannst jeder, der noch ein bisschen Grips im Kopf hat, trinkt Vitell. Damit das bisschen Honor verschwindet, oder was? Was genau, ich, darauf läuft es doch hinaus. Ja, eben. Mann. Na, wer so hat denn das hier noch ein bisschen Grips? Jetzt nenn doch mal Namen. Jetzt nenn doch mal Ross und Reiter und Adresse. Wer hat denn hier beim Sender noch ein bisschen Grips? Wir sind schon relativ weit gekommen inzwischen. Das läuft schon ganz gut. Mein lieber Scholli. Da haben wir jetzt 3 Jahre... Wir haben 3 Jahre verschärftes Wassersaufen hier hinter uns. Gerade hier ist der Grips schon ordentlich irgendwie den Bach runter. Das möchtest du bei einem Sender arbeiten, wo die alle Wasser, so Wassertrinkersender? Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich will ja jetzt nicht dem Alkoholmissbrauch das Wort reden. Oder dem Nikotinmissbrauch oder dem Drogenkonsum. Ja. Aber andererseits, willst du bei einem Sender arbeiten, wo alle Wassertrinker sind? Wo die immer mit einem Rucksack rinkommen? Ja, aber die Kamele machen es doch auch. Und vielleicht auch noch so eine Armbänder, die Erdstrahlen bündeln und nochmal für gute Laune sorgen? Ja, das wäre doch mal eine neue, andere Mischung irgendwie. Das ist doch irgendwie ein Mix. Andere Mischung? Ja, ein Mix. Das ist kein Mix. Wieso ist das kein Mix? Wenn ich in der Menschenmenge gehe, dann denke ich, ich gehe baden quasi, weil ringsrum Wasser. Ja. Flaschen praktisch. Flaschen, Wasser. Ist doch schrecklich. Gerald, hast du da draußen auch eine Wasserflasche? Nee, ich habe Apfelsaftschorle. Tja, okay, ist ein Kompromiss. Ja, ist okay, ist okay. Ich finde das okay. Aber Saftschorle trinke ich gerne. Soll ich dir mal nächste Woche einen alkoholfreien Jever vorbeibringen? Dass du mal so auf die Spur kommst praktisch? Nee, bring mir ruhig ein Wasser auch mit. Ja, ein Wasser, finde ich ganz schön. Du Arsch. Ja. Ich werde hier. Aber hier mit Kohlensäure. Dann nehme ich hier die Flasche. Medium Kohlensäurewasser. Nehme ich hier die Flasche mit und mal zu Hause unter Leitung voll. Ja, mit Kohlensäure. Du, Gerhard, ich habe dir eine ganz frische 2 Liter Flasche köstliches Vitell. Evian ist ja noch teurer, oder? Mit Kohlensäure. Aber du kannst ja einfach noch 3-mal reinspucken, dann ist sicher genug Kohlensäure drin. Stimmt. Ja, das mach mal. Und ich trinke sie dann auf einen Zug leer. Heimlich. Ja, genau. Gerhard, ich hab gedacht, du siehst immer so dehydriert aus, ich hab dir mal ein Fläschchen Wasser mitgebracht. Ja. Und dann von draußen, super. Ich denke, wenn ich von deinem Urin mal kosten darf, dann blühe ich nochmal richtig auf. Das ist die berühmte Fremdurintherapie. Ja, ich weiß die schon. Die hat auch ihre Vorteile. Ja, genau. Die ist nicht so schwer. Sicher kriege ich dann auch nochmal irgendwie so richtig Haarwuchs. Muss aber lieber der Morgenurin sein. Ja? Ja. Alles andere ist scheiße. Also scheiße nicht, aber ja. Dann versucht er mir den Sonntagsmorgen-Urin zu geben. Jetzt gehst du hier aber... da hat man doch am Samstag vorher getrunken, das ist dann auch kein Urin. Doch, das finde ich schön. Das wäre gut. So versuche ich den Einstieg. Ja, dann kriegst du all meine Steroide und Kalbmast. Ja. Testosterone. Ja, alles, was mein Leben verkürzt. Und dann wirst du so ein Bulle. Ja. Dann stehst du hier. Boah. Ja. Und deine T-Shirts passen dir nicht mehr. Genau. Und dann springe ich mit drei Hüpfern auf den nächsten Baum und wickel mich da irgendwie und wirst die Nachrichten derart energisch vorlesen. Ach Gott. Wie das heute wahrscheinlich nicht hinkriegst. Bundeskanzler Schröder über 29 vertrauensfreie Hunde. Ja, sprich mich weiter. Bei Hürdenberg muss man schnell die mögliche Aktion fahren. Haben wir die Hälfte ja fast schon geschafft. Gerald, wir müssen hier anfangen. Wir können uns hier nicht so sehr im Privaten verzetteln. Nee, ich glaub auch. Wenn Fritz in Neukölln, dann 102,6. Fritz Info. Um 22.38 Uhr. Naja, das Wetter. Nachts ist es bewölkt, aber trocken bei 8 bis 5 Grad. Morgen gibt es vielleicht ein wenig Sonne bei maximal 15 bis 18 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Gerald Kötter-Heinrich. Bundeskanzler Schröder will am 29. Juni die Vertrauensfrage in den Bundestag einbringen. Am 1. Juli soll dann darüber abgestimmt werden. Weitere Einzelheiten nannte Schröder nicht. Zur Begründung sagte er, das Verfahren für die Neuwahlen dürfe nicht zerredet werden. Das Land Brandenburg. Das Land Baden-Württemberg sind wir diesmal, muss so schnell wie möglich einen Aktionsplan erarbeiten, um die Bürger vor Feinstaub zu schützen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart gab zwei Anwohnern recht. Stuttgart hatte als erste Stadt in diesem Jahr das erlaubte Limit überschritten. Die PDS schließt eine gemeinsame neue Partei mit der Wahlalternative WASG definitiv aus. Es werde keine neue Linkspartei geben, sagte der PDS-Wahlkampfchef Ramelow. Es gehe nur darum, ob und wie es ein gemeinsames Antreten bei der Bundestagswahl geben kann. Im Irak soll dem gestürzten Diktator Saddam Hussein innerhalb der nächsten zwei Monate der Prozess gemacht werden. Das hat der irakische Präsident Talabani angekündigt. Er sagte weiter, die Mehrheit der irakischen Bevölkerung wünsche sich für Saddam die Todesstrafe. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung. Stadtverkehr Berlin-Tiergarten. Im Regierungsviertel sind die Herbert von Karajan-Straße, die Tiergartenstraße und die Scharunen. Scharun! Scharun heißt der? War das ein Israeli oder nee, so? Nee, das war ein Architekt. Ach was. Ja, mach weiter jetzt hier. Also und die Scharunenstraße bis Mitternacht noch gesperrt. Ansonsten keine aktuelle Meldung. Gute Fahrt. Scharun, der hat da die ganzen Dinger da gebaut, die Philharmonie und das Zeug. Ja, weil es immer ein bisschen verzwirbelt aussieht. Ach so, ja, ja, schöne Sache. Ah, weiter so, weiter, ja, so, weiter so, weiter so, weiter so. Das war die Nachricht mit Gerald Kötter-Heinrich. Bitteschön. Donnerstagabend auf Fritz. Frage Nummer 1. Wie viel Grad Fahrenheit entsprechen 0 Grad Celsius? Wie hieß Marilyn Monroe mit bürgerlichem Namen? Wer komponierte die Musik von West Side Story? Was sind Kationen? Mann, wie viele Spieler stehen beim Eishockey pro Mannschaft auf dem Feld? Ja, schon schwierig, die Frage. Wir haben es gewusst, wir haben es gewusst. Mann, ehrlich. Warum spiele ich eigentlich mit? Das Fritz-Kneipen-Quiz mit Tommy Walsh. Ich glaube, das letzte Mal war ich derart motiviert zu senden bei meiner ersten Radiosendung. Das große Finale, Donnerstagabend ab 22 Uhr und im Radio. Dreiste Musik, Fritz. So, jetzt erstmal eine Canado-Indiano-Eskimoische Bierwerbung. Dass mal hier ein bisschen Pep in die Sendung kommt. Kriegst mal Appetit, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Was denn jetzt hier wieder? Mensch, Meier, ich wäre hier auch noch mal verrückt. Hilfe! Kena, was muss man hier rufen? Lass mal mal so, jetzt mach's mal schwupp, schwupp, schwupp, schwupp. Okay, Enter. Ah, Mann, ey, kann nicht auch hier woanders drinlegen. So ein, ist das ein, Mann, da habe ich echt hier eine schöne mal, ein schön bisschen Karate-Geräusche. Aber, puh. Ja, genau. Ah! Kinder, wollt ihr das nicht mal covern? Spitze Song, oder? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, sagt mal Kinder, dass hier mal die Chöre zusammengekommen sind, ohne passiert, oder? Wer war denn da verantwortlich? Hallo? Hallöchen. Ja, wer bist denn du? Bist du ein Chorverantwortlicher gewesen? Nee. Hast du mitgesungen? Nee. Leider nicht. Hast du irgendwie, überhaupt irgendwie Verdienste um die Sendung hier? Ich wollte nur fragen. Nee, dann bist du raus. Tschüss. Hallo? Hallo? Wer ist denn der Kapierski? Sag nicht! Was ist denn das für ein Typ so? Ein feiner Mensch. Ist du sicher? Ja. Das will ich von dem hören. Doch, ist er. Das muss er mir schon selbst sagen. Ja, stimmt. Ich wollte ihn aber mal einladen, oder? Ja, muss ich mal machen. Ja. Machen wir. Mann, keine Bange. So, wie kommt man jetzt hier weiter? Gar nicht. Ne, überhaupt gar nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Niemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Oh, so, könnten wir das wieder singen, so als Chor? Heute? Naja, dazu gab's ja einen Treffpunkt. Ja, eigentlich vor zwei Wochen am Samstag an der Weltzeituhr. Der ist dann ausgefallen, wie ich meinem Forum entnommen habe. Letzte Woche an der Weltzeituhr, da sind zwei Leute gekommen. Das ist natürlich. Also das wird nichts. Das wird, wenn ihr euch nicht trefft und übt, dann kommt er hier praktisch nicht in die Sendung. Und können wir das jetzt nicht so per Telefon machen? Naja, haben wir doch neulich schon gemacht. Ja, aber das kann man nicht oft genug machen. Quatsch, was? Na singen. Im Chor. Na dann sing du mal, dann such ich dir noch einen und dann singt ihr das mal Bäder alleine. Hm. Hier, der Acht-Mann-Chor ist ja keine Kunst. Kannst du noch zwei Leute? Nee, hallo, wer bist denn du anderer? Ja, schönen guten Abend, hier ist Fabian. Fabian, du hast jetzt auch Lust zu singen? Ja, ich habe Lust zu singen und vorher habe ich noch... Sag mal, das wird ja wirklich irgendwie Fischerchöre, Küttner-Küttner-Chöre. Was wollen wir denn heute singen? Was wollen wir denn heute singen? Ach, du hast da eine Frage. Ja, genau, deswegen rufe ich an. Ich habe nämlich seit geraumer... Deswegen rufst du an? Nicht, weil du mich so dufte findest, sondern nur, weil du eine blöde, scheiße Frage hast, die dir jemand anders wahrscheinlich nicht für nulle Wehr beantwortet. Ach, da rufe ich gerade meinen Kuttner an. Der ist ja so ein gutmütiger Trottel. Dem kann ich ja irgendeine Frage stellen, die beantwortet der mir ja, ohne dass es einen Pfennig kostet. Wo sind wir denn hier, sag mal? Dieser scheiß Kapitalismus hat wirklich zu einer, der hat den Schnäppchen Mentalität unter der Hörerschaft geführt, dass ich denke, ich mache hier Schluss. Ich mache hier überhaupt, ich sage ja nichts mehr. Ohne dass, wenn einer will, dass ich was sage, dann soll er hier persönlich vorbeikommen und ein Euro-Stück in mein Sparschwein schmeißen. Dass er mal merkt, dass er auch hier Hirnschmalz auf meiner Seite, dass er hinter ein langes universitäres Studium, dass mir das Abi, das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Das war Arbeit, da musste ich lernen, da habe ich irgendwie viele Sachen, der erste Kuss total verzögert, viel zu spät, der erste Geschlechtsverkehr, weit in den 30ern erst, weil ich so fleißig war. Dass ich quasi heute praktisch immer Fragen beantworten kann. Und dann kommt so jung Volk an und will einfach mal so für nichts und wieder nicht eine Frage beantwortet haben. Sag mal, wie komme ich mir denn da vor? Wo sind wir denn hier? Ist das Deutschland? Mann, oh! Ich finde, Dufte und die Musik, die du spielst, ja, aber das ist so eine Sendung, die könnt ihr euch praktisch nicht leisten, die ist zu teuer. Die wird jetzt in die Ukraine ausgelagert. Das macht jetzt hier ein ukrainischer Moderator, der kostet nur ein Achtel. Um Gottes. So, der spricht dann zwar kein Deutsch und ihr versteht ihn nicht und der versteht euch nicht, aber es will ja. Weil ihr nämlich auch keine Gebühren bezahlen wollt. Ach, schon wieder eine Gebührenerhöhung. Aha. Ja, naja, wofür denn? Dafür, dass hier so wertvolles, hochqualifiziertes Personal sitzt. Was praktisch jede Frage beantworten kann. Stell mal deine Frage, nur mal testhalber. Ja, das ist ja nicht mal eine richtige Frage. Na, frag mal. Ja, ach nicht mal eine richtige... Sag mal, denkst du, das ist hier so eine Viertelsendung? Oder hier sitzt ein Behämmerter, dem man keine richtige Frage stellen kann, weil er die nicht beantwortet kriegt? Sag mal, dann ruf doch bei 88.8 an oder bei Antenne Brandenburg oder was? Ja, Mann, ist doch unglaublich. Ich habe jedenfalls... Hier, Mann, ich hab 5 Jahre an der Uni studiert. Richtig, ihr lernt. Und wenn ich Fragen beantworten soll, dann will ich richtige Fragen haben. Aber nicht meine nicht richtige. Verstehst du? Das ist richtig. Doch unglaublich. Also sag mal, was mache ich denn hier eigentlich? Ich glaube, ich muss jetzt endgültig wechseln zu Arte oder zu Deutschland Radio Kultur oder irgendwas, was eine Herausforderung ist, wo man wenigstens mal eine richtige Frage gestellt kriegt. Das ist ja unglaublich. Na, ich bin ja schon wieder platt. Ich kann ja nicht mehr. Ich muss ja gleich eine Pause machen oder Frank Skull einlegen. Sag mal, meine Stimmung, die ist ja schon wieder derart auf Nullpunkt geraten. Quasi 0 Grad Kelvin, verstehst du? Ein Einstein-Bose-Kondensat stellt sich daher. Das ist ja nicht mehr festkörperphysikalisch zu erklären, was dir passiert. Quantensprünge, schwarzes Loch. Oh, ich wäre irre. Mein lieber Scholli, expandiert das Universum nur oder nicht? Man weiß es auch nicht. Also ich meine, einerseits die Rotverschiebung spricht natürlich dafür, aber wo kommt die Energie her? Dunkle Energie. Wie bitte? Ohrwurm. Sag mal, sind wir hier beim Tierarzt oder was? Zecke, musst du vorsichtig rausdrehen. Dass sie nicht ihr Sekret in dein Was du im Ohr hast, das Lied ist ein Ohrwurm. Was du im Ohr hast, ist der Ohrwurm. Ich bin der Grenzerkompanie am Ostseestrand. Ja. Und ich möchte doch so unbedingt gerne wissen, wie das heißt und von wem das ist. Na, Grenzerkompanie am Ostseestrand. Das gibt es nicht, so heißt es? Naja, ungefähr. Na, und wer hat das gesungen? Oder wer? Na, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendeine Grenzerkompanie. Woher soll ich denn das wissen? Na, hast du das im Laden gekauft, oder was? Das ist alles geklaut. Ist alles nur geklaut. Ist mal eine klare Aussage. So praktisch alles nur geklaut. Sag mal, welche? Geklaut. So sieht das auch aus. Jetzt hör doch mal auf. Sag mal, ruf mal gleich hier Horst Hagedorn drin. Dann habt ihr aber einen Stress. Und Schöpe da, oder? Hier. Genau. Wir wollten doch hier singen. Ich kann nicht mehr! Mann, ist das eine Sendung, die entgleitet mir hier wieder komplett. Ach, du bleibst. Ich wäre verrückt. Ja, bleib doch ruhig, wie denn? Mensch, Meier, ich pfeife mir hier Tabletten ein, dass ich ein bisschen hochkomme und dann kommt ihr und praktisch und dann komme ich nicht mehr runter. Oh, ist das schrecklich. Mach mal eine schöne Musik an und lehn dich zurück. Ja, wie denn? Ja, natürlich. Ja, genau, das scheint mir die Rettung zu sein. Meine ordentliche Musik. Lass mal. Mal. Drin, da wird Mann. Und kannst du danach was bin ich schon wieder fertig, ey. Kannst du danach welche reinstellen, dass wir so ein bisschen singen können? Hallo. Oh, Gerald, Kompresse! Jetzt ist er rein. Ich merke das schon. Gerald, ich muss an den Tropf! Die machen wir schon wieder fertig hier! Ach, nur kurz. Das ist nicht mehr fein! Mann. Sag mal, da denkt er, mit mir könnt das machen, oder? Mensch, ich friste hier praktisch mein Gnadenbrot beim Sender und werd gescheucht wie ein junger Hengst. So sieht das auch aus. Bin ich nicht mehr. Oh. Schon eine Spitzenzeile, oder? Vorne Wasser, hinten Strand, oder? Absolut. Genial! Warum feiern die das Scheiß? Schiller ja. Da wird man doch verrückt. Die sollen eine Grenzerkompanie ja mal feiern und sagen, da war wirklich ein Dichter am Werke. Sag mal, quatscht ihr dazwischen oder was? Nee, ich hab nichts gesagt. Nee, da war doch da, hab ich doch was vernommen. Ich hab doch was vernommen. Ich hab was gesagt hier von sozialistischen Männerchöre. Ja, dann vielleicht hältst du mal die Klappe, das interessiert doch keinen. Gut, mach an hier, los. Ah, ich werd verrückt, da scheiße, schon wieder rüber gesprochen. Die Musik soll doch so laufen. Singen wir zu oder nicht? Sag mal, da hat doch wieder jemand dazwischen gequatscht, oder? Unsere Grenzerkompanie, ja, die macht. für sie. Unsere Grenzerkompanie. Unsere Grenzerkompanie, ja, die macht das schon. Unsere Grenzerkompanie aus dem Grenzerbataillon. Denn die Grenzbrigade Küste ist in bester Kondition. Denn die Grenzbrigade Küste ist in bester Kondition. Es nachts, wenn alle schlafen gehen, Matrosen vor der Brand und stehen. Jetzt hat er wieder mal gesessen. Das absolut. Jetzt ist Stimmung wieder. So sieht es aus. So sieht es aus. Von wo aus ruft ihr an? Reinickendorf. Ich rufe aus Potsdam an. Ja, könnt ihr euch nicht mal beide treffen und einen schönen Chor machen und mal die Grenzerkompanie einsingen, ja, und mir als MP3 schicken? Da müsste man sich mal was überlegen. Ja, da müsste man sich mal was überlegen, Vor 2 Wochen haben wir uns was überlegt, dass man sich alle am Samstag um 16 Uhr an der Weltzeituhr treffen und dann ist keiner da. Ja, das kann ich gar nicht für. Ja, naja, wart ihr da? Nee, nicht. Naja, siehst du, kann ich nicht dafür. Natürlich kannst du was dafür. Jeder, der nicht da war. Können. Da kann doch nicht ans Berlin hin. Natürlich kann da jeder hin. Gehen wir mal von aus, dass ganz Berlin Fritz hört. Kann doch nicht ans Berlin hinkommen. Das hört doch nicht. Ganz Berlin. Müsste aber eigentlich. Naja, natürlich müsste. Ja, macht doch. Wir leben ja praktisch leider nicht mehr im Osten, wo man die verpflichten kann, dass sie das hören müssen. Ach, scheiße! Mann, ey. Ach, ich hätte mal im Osten schon Radio machen sollen. Dann hätte da das alles hören müssen. Jetzt hört er freiwillig, das ist kacke. Das, ja, finde ich nicht gut. Ich finde es auch gut. Naja, finde ich ganz gut, dass ihr das freiwillig hört. Aber das, ich fände es noch besser, wenn ihr das hören müsstet. Da hängt ja auch dein Job dran, wa? Woran? Na, das will ich alle hören. Ich schmeiß euch gleich raus, ist mir doch egal, ob ihr die Sendung würde ausgestrahlt, wenn keiner hört. Na, ich mache das. Und wenn er praktisch nur so durch menschenleere Straßen meine Stimme durchhallert. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Der Imam hat zum Gebet gerufen. Kuttner? So, ja! Könnten wir die Wolltet Mauer ihr singen? Bete jetzt singen? Ja, die Mauer. Könnt ihr die denn? Ja, also ich hab den Text hier. Hey, Andra, wie heißt denn du? Stranger. Was jetzt, Icke? Sag mal, ja. Der mit dem Text ist ja der Reinickendorfer, oder? Ja, richtig. Mann, sag mal, aber die Westler immer, der hat beflissen. vorbereitet. Was? Natürlich, Reinickendorf ist immer spitze. Die sind vorbereitet bis zum Abwinken. Die Fünfe da. Ja! Jawohl. Ja, genau. Ich hab den Text nicht, aber. Naja, da musst du mal hier auf meine Seite gehen. Kuttner.de, da steht er irgendwo. Aber ein bisschen tiefer. Dieses Forum ist so unübersichtlich. Morgen Kuttner-Sendung steht hier. Was soll denn das heißen? Also hier steht aber eine Scheiße. Ja, hier kommt Forum oder was? Ja, hier ist so Forum. Und aber wo steht denn das? Irgendwo war da der Text drinne. Irgendwo hab ich mal den Text drin gestellt. Texte habe ich gesagt. Da war auch der Mauertext dabei. Kann mir nicht mal einer helfen? Ja, da gibt da jeder mal, also ich suche jetzt mal. Mach mal einfach suchen? Ja, ja. Such mal Kuttner. Naja. Ich bin schon dabei. Ja, echt? Da sind irgendwo ist der Mauertext. Ja, ich sag dir das gleich. Ja, mach mal. Mann. Naja, die Mauer. Dann hol ich mal noch hier ein bisschen anderes Volk drin, oder? Hallo, Volk. Ja, da Kuttner. Ja, wer bist denn du? Warum sind da wieder keine Frauen da? Sag mal, wirklich so abstoßend, du Frauen. Ist ja auch schrecklich. Die anderen sollen sich das auch mal holen mit der Mauer da. Ja, sag doch. Hast du das jetzt auch mit der Mauer? Ich hab's gleich, ja. Ja. So, wo steht denn das jetzt? Ja, ich bin immer noch... Ja, hab hier was vor 2 Wochen war der 17. Hast du den Text gefunden? Ich bin jetzt gerade bei Fröhlich sein und singen. Ach so, nee, da ist es aber... Nee, da steht er nicht. Wo steht Kuttner, der denn? Ja. Ich habe letztes Mal den Text gefunden, wo ich bei Google eingetippt habe, keiner mag mich. Und, da hast du den Text gefunden? Ja, und da kam dann dein Ding da hinauf. Ach, echt? Ja, oder Stinkse. Keiner mag mich, um sich allein. Mann, Google ist ja auch nicht schlecht, oder? Google ist der Hammer. Dass sie so meine kleine Seite da finden. Mensch, ja, Meier, die Google-Spione, du. Überall sind die Zugange. Ja, da wirst du aber auch verrückt. 18. Ja, das war am 7. Aber was ist denn jetzt mit dem Text hier zu die Mauer? Na, habt ihr den denn, oder was? Ich bin am Suchen. Bin ich denn hier der Einzige, der sucht? Nee, ja, na, der ist doch... Schon. Der muss auf meiner Seite irgendwo stehen. Ist der denn im Forum drin? Ja, eigentlich ja. Da habe ich ihn hingestellt. Klar, hat ich den hab jetzt, ihn jetzt dann neu gesehen. Hat den jetzt irgendein Arschloch rausgeschmissen? Ach, die doch ja nicht. Nee. Unterfröhlich sein und singen muss es wahrscheinlich sein. Unter, ja, noch unter, noch früher quasi. Ach, das ist ja alles 18. Das muss ja vor 17, am 17. ungefähr. Achtung, Songtexte heißt es, genau. Da steht's drinne. Kutner. Achtung, Songtexte. Ah, ja, ich hab super, genau. Kutner. Ost und West, das hat für uns nie gezählt. Wir wollten glücklich sein. Du und ich lebten in der Illusion. Eines Tages sind wir für immer vereint. Gebt sie frei, habe ich so oft. Wie bitte? Ja, ich hab jetzt hier vor mir, ich hab den Text vor mir zu, zu stehen. Ja? Jo. Jetzt habt ihr alle drei den Text vor euch? Richtig. Ich bin gerade dabei. Richtig. Ich finde ihn gerade hier nicht, aber ich hab ihn gleich. Ja, da musst du weiter runter hin. Ist ungefähr fast in der Mitte. Gut. Aber Kutner, hast du den neuesten Eintrag gesehen? Nee, warte, was steht denn da schon wieder? Bei dem Karate da, haben sie alle gedacht, du hast die Katze verhauen. Na, sag mal, seid ihr blödes Karate-Musik? Das ist das, was ihr euch immer auf ProSieben ankickt. Wenn ihr mal ehrlich seid. Oder? Aber habe ich denn jetzt das Mauerlied überhaupt dabei? Ja, oh, ist das echt scheiße anstrengend hier. Mann, Kinder, könnt ihr nicht mal selber euch mal eine ordentliche Sendung machen? Hier ist es. Ich hab den Text. Hier ist es. Echt? Jo. Oder wir können auch den Lonely Skinhead Song singen. Wer bist denn du da? Hallo, hier ist Kevin. Kevin, hast du jetzt ohne Mauerlied da? Den Mauertext? Mein Modem kommt gerade nicht aus dem Arsch. Mein Modem kommt ja aus dem Arsch. Ja, das ist echt eine schöne Ausdrucksweise. Genau. Wo kommst du denn her? Aus Berlin. Und da hat man noch Modem. Sag mal, wollt ihr euch hier selber unterhalten oder bin ich hier der Zentrum? Ja, was ist denn jetzt mit Mauerlied? Wer ist denn hier der Leuchtturm? Ja, was ist denn jetzt mit dem Mauerlied? Wer hier der Leuchtturm ist? Du Icke. Ist der Leuchtturm. Ja, du ja, genau. Der Leuchtturm. Ich hol gleich Horst Hagedorn drin. Lass es mal. So sieht's aus, wa? So sieht's aus. So sieht's jetzt aus. So, Kinder, seid ihr fertig? Ey, ich bin irgendwann immer fertig. Steht's bereit, allzeit bereit. Lonely Skinhead Song oder die Mauer? Die Mauer. Na, was läuft denn hier im Hintergrund? Ost und, ach nee, Ost und nee, Ost und West hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. Mann, jetzt nicht, wir wollten nur glücklich sein. Wir wollten glücklich sein. Sondern hinhören, ein bisschen den Rhythmus aufnehmen. Machen wir es denn lauter hier, die Mucke? No. Na, ihr müsst mal ein bisschen genauer hinhören. Das ist so laut wie geht. Lauter geht nicht. Was? Was? Ja, so ist es. Eine Anlage da? Was? Naja, was hast denn du für eine Anlage da? Hier ist es 1A. Kannst du wissen. Mensch, Meier. Glücklich sein. Du und ich leben in der Illusion eines Tages. Sind wir für immer vereint? Jetzt kommt's! Gebt sie frei! Nein! Hab ich so oft gefleht! Doch die dann rum sagten nein! Oh Gott! Weil in ihrer Welt ein Mensch nicht zählt! Doch ich bete zu dir, ich hol dich dort raus, ich lasse dich nicht allein! Und jetzt! Die Mauer! Hat uns getrennt, die Mauer, gnadenlos und fremd, die Mauer, gebrochen hat von Herzen auf dein Ohr. Die Mauer, die dich umgibt, die Mauer, hat uns nicht besiegt, ich weiß, eines Tages wird sie wieder ein. Meine Briefe an dich. Kam stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht. Doch du bliebst stark, da sperrten sie dich an. Doch ich bin wie zu dir, ich hol dich doch raus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer. hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück. Und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Ich, ah nee, oh, scheiße, du und ich, das ist mehr als genau, das ist stärker als alle Ketten dieser Welt. Unser Glück, das können sie uns nehmen, aber unsere Liebe nicht. Halt aus, mein Liebling, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus! Jetzt ist gleich ganz still. Oh, ist irre, oder? Die Spannung. Boah! Mauer! Die Mauer! Die Mauer! Hat uns nicht besiegt, ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Also, für die ist das Tragik überwiegend. Absolut so. So, Kinder. Also diese Geschichte war eine einzige Tragödie. Das ist spitze. Das ist ein dramatisches, politisch korrektes, interessantes, historisch, zeitgeschichtlich interessantes Lied. Toll, wa? Von Christian Anders. Die Mauer muss weg sein, jetzt nur, mit wa? Dem Skinhead-Song. Also wollen wir das alles auf einmal machen? Sag mal, wollt ihr, ich find's, also wollt ihr euch jetzt nicht mal wirklich mal als Chor organisieren und vielleicht wirklich mal üben? Und dass wir vielleicht also auch nochmal, dass man einen Skinhead-Song singen kann, dass man die Mauer also, singen kann, dass man Grenzerkompanie singt. Und dann kommt da mal alle schön ins Studio und dann machen wir mal richtig einen Sängerabend. Naja, wollen wir mal. Das wäre nicht schlecht. Herr Kuttner, könntest du ja. Hey, da, ich war auch letztens da an dieser Weltuhr. Ja. Da war keiner gewesen. Nicht einer. Ja, ihr müsst euch jetzt mal ordentlich verabreden. Und kennzeichnen. Und wann ist denn, rum, weil wie, denn? Genau, jeder da mit gelbe T-Shirt an. Genau. Wie jeder mit einer roten Helke. Also ich hätte sogar ein Fritz-T-Shirt. Den was? Fritz-T-Shirt. Ach so. Oh, das hab ich noch nie. Naja, aber man erkennt sich doch. Also ich meine, ihr verwechselt euch da jetzt nicht mit irgendwelchen Touristendeppen. Sollte jeder eins haben, aber hat da nicht jeder. Sieht man doch. Können quasi ja nur 16-jährige Akne-Patienten. Könnte doch nur sein. Wie alt seid ihr denn eigentlich alle? Na, 16! Was, alle sind 16? Naja, logisch! Ja, absolut. So. Wie wär's denn wieder mit Samstag? An der Weltzeit. So, wer hat denn jetzt überhaupt Interesse, sich jetzt mal zu treffen und den Chor zu gründen? Samstag muss ich sowieso zu Saturn. Wann denn jetzt ungefähr? Welche Uhrzeit denn? Ich? Ja, na überhaupt, jetzt macht man einen Vorschlag. Sagen wir mal 16 Uhr. 16 Uhr ist so eine Spitzenzeit. 16 Uhr ist perfekt. Ja, perfekt. 16 Uhr oder? Ist absolut dufte. Ja? Und da dürfen Sie auch andere treffen, die gerade zuhören, ja? Natürlich! Das ist wichtig. Einfach dahin gehen, wer im Chor ist, ist im Chor. Und dann seid ihr mal dann seid ihr in 2 Wochen dann vielleicht mal im Studio und dann können wir mal schön singen. Ich habe 4,5 Jahre lang Triangle gespielt, ich könnte die Leitung übernehmen. Na spitze, du kannst doch die Leitung übernehmen, würde ich da denken. Ja, ich habe mal 2 Jahre Flöte gespielt. Na ist doch super, du bist Stellvertreter. Wie sagen wir denn, schickt er mir eine E-Mail, kuttner@kuttner.de. Wir sind bereit, oder? Naja, irgendwie sowas, wenn ihr geübt habt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo ihr üben wollt. Das müsst ihr irgendwie auch rauskriegen. Kann ich jetzt auch nicht dafür. Beim Mediamarkt. Ja, U-Bahn. U-Bahn ist U-Jugend. Dann stellen wir uns ein Hütchen hin und dann stellen wir uns in eine U-Bahn. Da müsst ihr euch bloß eben einfach schön die Texte... Vorher die Texte ausdrucken. Genau, und dann sammeln wir Geld für Kuttner, dass er was zu essen holen kann. Genau. Genau, das ist eine 1. Ich habe 5 Jahre studiert. Das ist eine 1. Deine Mutter nicht bekommen. Natürlich. Stimmt. Und Kuttner, warum kannst du nicht da sein? Weil ich nicht da bin. Wieso? Weil ich nicht in Berlin bin. Dann kommen wir zu dir nach Hause. Ja, da bin ich ja auch nicht. Wo bist du? Wenn ich zu Hause bin, bin ich ja in Berlin. Aber wenn ich nicht in Berlin bin, dann bin ich auch nicht zu Hause. Nee, trefft euch mal schön 16 Uhr und dann ist super. Und vielleicht kann man noch einer den Grenzerkompanie-Song abschreiben. Dass der auch noch mal geübt werden kann. Kriege ich, denke ich, mal raus. Hast du den jetzt schon mitgeschnitten? Nee, nicht, aber ich habe probiert, relativ gut zu recherchieren. Wer von euch kann jetzt mal schnell mitschneiden und dann auch schnell schreiben? Ja, ich wer schneidet mit? Wer schneidet mit? Ich kann mitschneiden, Max. Ja, Max, so, dann ich leg den jetzt hier gleich nochmal ein. Ah, wo ist der? Ah, Du sollst ihn dann erstmal mitschneiden. Mach doch mal keine Panik, Leute. Mensch, ist das wieder eine verrückte Sendung. Warte mal noch kurz, Kuttner. Ja. Oh, ach, Kuttner, weißt du, wo die jetzt gerade ihre Stifte suchen und weiß ich nicht was? Ja, in ihrer Federtasche nehme ich oder, mal. Ja, ne, der, im Ränzchen am Schulranzen, ne? Nee, genau. Aber ich, du, mir ist aufgefallen, du hast schon lange keinen Funny Van Damme mehr gespielt. Habe ich heute jetzt so nicht mit. Doch, ihn habe ich mit. Doch. Ja, ich sag ja nicht, dass du das spielen musst, aber ja. Wenn du mal wieder was. Ja, genau, mach ich mal wieder was. Wirst du in Laune drauf hast. Vielleicht mal wieder was Schönes unveröffentlicht, war Timo Beil. Timo Beil zum Beispiel. Ja, das kenne ich noch nicht, siehst du. Da siehst du es ja auch auf keiner CD drauf. Hat er ja nur hier gesungen. Hat der hier so unveröffentlicht Zeug? Na, ja, der kann mehr schreiben, als er singen kann, du. Ja, das ist gut. Ich hab die Uruguay-Platte und die finde ich auch schon sehr gut. Aber natürlich, die ist 1A. Ja. Ja. Und das steht doch fest, dass er in die Schule kommen kann, ja? Naja, nur wenn ihr wirklich als Chor geübt habt. Bei entsprechender Leistung. Gut. Und können wir dann direkt am nächsten Dienstag, oder? Nee. Frühestens in 2 Wochen. Da will ich erstmal einen ordentlichen Rechenschaftsbericht darüber hören, wie das mit dem Üben funktioniert hat und welche Songs ihr wirklich könnt. Alles und dann kann man das machen. Aber ich finde, da hört der Grenzer-Kompanie-Song, ihr hört noch dazu. Und der Lonely Skinhead-Song. Der Lonely Skinhead-Song, die Mauer und eigentlich auch das Ofenlied. Ach ja, das Ofenlied ist natürlich auch... Das Ofenlied muss natürlich auch gesungen werden. So sieht das auch jetzt. Und dann könnte man vielleicht auch mal üben, dass Kapielski ein feiner Mensch ist. Das könnte man ja sich chorisch auch vorstellen. Das stimmt. Dass einer dirigiert und dann steigert sich das so hoch und dann kommt es wieder runter und so. Hä? Oh, nicht schlecht, wa? Keine blöde Idee. Kick mal einer an, was der Onkel im Radio drauf hat auf dem Kasten. Ja, kannst du das Ofenlied irgendwie bei dir ins Netz stellen? Nee, ich spiele das jetzt mal, könnt ihr mal mitschneiden und dann kann man gleich sich einer ranmachen und das vielleicht mal gleich sofort hier ins Forum stellen. Abschreiben und ins Forum stellen. Kriegst du das hin? Ja, also ich bin auch von der Hoffnung. Ich schalte mit jetzt. Jetzt Grenzerkompanie erstmal. Gut. Gut, die spiele ich jetzt, die schneidest du mit. Schreib sie quasi sofort ab und in einer Viertelstunde steht die hier im Netz, bei mir im Forum. Alles klar. Ja? Super, dann spiele ich die jetzt. Ja, und dann würde ich hinterher auch noch ein Ofenlied spielen. Kuttner. Muss jemand anders mitschneiden und auch abschreiben? Ja, das mache ich dann. Machst du dann? Sicher? Kann ich mich drauf verlassen? Hier der Reinickendorfer, ja. Genau. Und ihr verabredet euch am... Samstag 16 Uhr an der Weltzeituhr. Samstag, soll ich das mal hinschreiben? Ich kann ja auch Sachen. Aber diesmal alle da, wenn ich da wie alleine stehe. Was ist los? Diesmal alle da, wenn ich da wie alleine stehe. Nee, da müssen alle da sein, richtig. Vielleicht wissen manche nicht, dass unser Malix ist, also. So. Hey, Kuttner. Ja. Wenn ich wegen dir morgen eine schlechte Prüfungsnote mache, dann passiert aber was. Nee, ja nicht, ist deine Schuld. Das soll sich ja hier nicht vom Lernen abhalten. Naja, bisschen Schlaf. Ich schreibe jetzt mal hier rein, Kuttner-Chor-Treffen. Oder? Absolut. So, genau. Wo? Weltzeituhr. An der Weltzeituhr. Ist nur Samstag? Was ist denn für ein Datum? Das ist der 4., weil ich hab am nächsten Tag Geburtstag. Spitze. Oder Massentreffen vor Burger King. Nee. Burger King plündern. So, Samstag, 4.6. Richtig. 16 Uhr. Weltzeituhr. Schreibe ich jetzt hier hin. Könnt ihr nochmal nachlesen. Und dann müsst ihr alles andere weiter euch verabreden. Mund zu Mundpropaganda. Genau. Alles klar. So, abschicken. Das ist ja auch kein Problem, wa? So sieht das aus. Schwupp, jetzt muss ich hier noch den Code eingeben. So. Ah, scheiße, schon wieder alles falsch gemacht. So. Genau, jetzt steht's drinne. Jetzt, Ab jetzt gilt es, oder was? Ab jetzt gilt es. Und jetzt gibt's keine Ausrede. Jetzt ist es offiziell. Gut, so, genau. Ich mit. Okay, los jetzt. Ich verabschiede mich schon mal von euch, wa? Tschüss, die Gute. Ja, und der andere schreibt dann den Ofenlied ab. Richtig. Und dann gibt's also, und dann könnt ihr üben, könnt ihr Mauer, Skinhead Ofenlied, Skinhead-Song, Grenzerkompanie und Kapielski. Nächste Woche ist er wieder. Nächste Woche Sendung, genau. Da könnt ihr schon mal einen Zwischenbericht geben. Wenn ihr wirklich geübt habt, könnt ihr auch mal mitschneiden und als MP3 an kuttner.de schicken. Na, ich komme ja sowieso wieder durch. Naja, super. Okay. Oh, das ist mir Rechner abgeschmiert, ich fasse es nicht. Oh, ich wäre verrückt. Passiert. Jo. Genau. Wunderschönen Abend euch noch. Ja, euch auch. Tschüssi. So, jetzt kommt hier die Musik, die ja dann auch mal abgeschrieben werden muss. Na, da bin ich ja gespannt. Der dürfte jetzt in einer Viertelstunde, müsste das jetzt hier bei mir im Forum auf der Seite stehen, wenn das alles funktioniert. Der nächste Song, der ich spiele, nee, der, jetzt muss ich erstmal schneller einen anderen spielen, sonst ich den völlig vergesse. Weil ich habe ja vorhin endlos über die Hausaufgaben schwadroniert, mich darüber beschwert, dass keine Hausaufgaben macht. Ganz so stimmt's nicht. Weil nämlich, ach scheiße, wer war denn das jetzt? Jetzt hat mir den Namen nicht aufgeschrieben. Weil jemand hat's dann doch gemacht. Schöne Hausaufgabe erfüllt und darüber freue ich mich, darauf bin ich stolz, so jedes. Man muss kein Eskimo sein und einen kanadischen Radiosender besetzen, sondern man kann das auch hier machen, ganz zivil, und mir das dann als MP3 schicken, wie zum Beispiel, ach, ist das blöd, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall, naja, kann ich uns dafür. Der hat jedenfalls in seiner E-Mail, hat er unten okay einen Namen geschrieben, sondern nur, hallo Herr Kundner, meine Hausaufgabe ist fertig, grins. Ah, super. Ich weiß nicht, ob es zu laut war, aber ich hoffe, es gefällt dir. Wäre schön, wenn du es mal kurz anspielst. Hat mich immerhin 20 Minuten gekostet. Spiel ich nicht kurz an, spiel ich aus. Bis denn, nee, das war's, steht drunter, aber kein Name. Kann ich ohne dafür, wenn der selber keinen Namen runterschreibt. Hier ist es jetzt That's Life nach Frank Sinatra. Wenn ihr einen Song habt, der euch total am Herzen liegt, wobei die langsameren, etwas getrageneren sind natürlich besser geeignet dazu, den ihr gerne übersetzen wolltet, dann macht es einfach, lasst den Song laufen, sprecht die Übersetzung rein, vielleicht immer so ein bisschen versetzt, dass es sich irgendwie gefällig und schön anhört. Schickt mir das als MP3 und dann spiele ich es hier im Radio, wie ich es jetzt mit dem Song hier mache. That's life. So ist das Leben. That's what all the people say. Das sagen alle Leute. You're riding high in April. Im April bist du oben auf. Shot down in May. Und fallen gelassen im Mai. But I know I'm gonna change that tune. Aber ich weiß, ich kann den Ablauf verändern. When I'm back on top. Wenn ich wieder an der Spitze. Back on top in June. Wieder an der Spitze im Juni bin. I said that's life. Ich sagte, so ist das Leben. And as funny as it may seem. Und wie lustig es zu sein scheint. Some people get their kicks. Manchen Leuten macht es Spaß, auf Träumen herumzutrampeln. But I don't let it, aber ich lasse es nicht zu. Let it get me down. Lass es nicht zu, dass mich das fertig macht. Cause this fine old world, denn die gute alte Welt wird sich weiter drehen. I've been a puppet, ich war eine Marionette, ein Armer, ein Pirat, ein Dichter, ein Bauern, ein König. I've been up and down and over and out. Weihnachten vorbei. And I know one thing. Und eins weiß ich. Each time I find myself. Jedes Mal, wenn ich mich selbst flat on my face. In meinem Gesicht wieder erkenne. I pick myself. Dann reiße ich mich zusammen und bin zurück. So ist das Leben. Ich sag's dir. Ich kann es nicht leugnen. Ich dachte, ich könnte es beenden, Baby. Aber mein Herz würde es dir nicht abkaufen. Und wenn ich denke, dass es nicht einen einzigen Versuch wert ist, dann springe ich auf einen großen Vogel und dann fliege ich. Ich war eine Marionette, ein Armer, ein Pirat, ein Dichter, ein Bauer und ein König. Ich war oben und unten und aus und vorbei. Und eins weiß ich. Jedes Mal, wenn ich mich selbst in meinem Gesicht wiedererkenne, reiße ich mich zusammen und bin zurück im Rennen. So ist das Leben. So ist das Leben. Und ich kann es nicht leugnen. Oft habe ich gedacht, ich könnte es abschneiden, aber mein Herz wurde es nicht abkaufen. Aber wenn im Juli nichts kommt, was mich aufrüttelt, dann werde ich mich zu einem großen Ball zusammenrollen und sterbe. Super, super produziert, auch großartig eingesprochen, fast mitgesungen. Kinder, so kann's aussehen. Also, schickt mir auch eure Songübersetzung. Also eingesprochene Songübersetzung, wie gewissermaßen Eskimos bei CBC oder wie Föhn oder wie eben der unbekannt bleiben müssende Frank Sinatra quasi Nachmacher. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, soll ich Ihnen diversen Telefonnummern durchsagen? An alle Arbeiter, so, Angestellte, genau. Beamte und Rentner. Gibt's wenn ja Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Oh, das war aber ein spitzen Song eben, Sinatra, oder? Ich bin ja hin und weg großartig gemacht. Stimmt nicht. Steh ja nicht allein, ruf lauter Leute an. Ach, ist das schön. Ach, Kinder, ihr seid so niedlich, ihr seid so süß, ihr seid so nett. Ach, Kinder, wie gerne ich diese Sendung hier mache. Wissen, dass da so tolle, süße, niedliche, putzige Anrufer draußen im Lande sind. Das ist unglaublich. Ist das schön. Ach, da fühlt man sich bestätigt, geliebt, gebraucht, notwendig, toll. Toll, supi. 1A. Ach, ist das schön. Nee, wie ich mich freue. Ach, Kinder. Ach, da habt ihr wieder einen alten Mann glücklich gemacht. Ach, ist das schön. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich werde verrückt. Ach, ich könnte mich reinlegen in diese Sendung hier. Die ist ja so toll. Das macht ja so einen Spaß, hier bei Fritz arbeiten zu dürfen. Jeden Dienstag von 22 bis 1 Uhr. Das ist so toll. Und wenn dann noch so schicke Musiken wie Frank Sinatra kommen. Oh nein, da bin ich ja hin und weg. Ich wundere mich freilich darüber, dass immer noch nicht die Grenzerkompanie, der Grenzerkompanie-Text da bei mir im Forum steht. Forum ist www.kuttner.de und da muss man auf Forum klicken und dann wäre man da. Mal gucken, hier nochmal refreshen. Immer noch nicht. Da hat irgendein Depp drin geschrieben, Treffen 13:30 ist falsch. Treffen am Samstag 16 Uhr und da wird geübt. Sandra, niemand mag mich. Die Mauer, die Grenzerkompanie, der Text steht gleich im Dings. Im Forum steht ja auch der Text von Niemand mag mich und von der Mauer. Jetzt kommt noch dazu der Text von der Grenzerkompanie. Dann müsst ihr auch noch machen den Text vom Ofenlied. Und Kapielski kriegt man ja wahrscheinlich so hin. Also die fünf Sachen müssten geübt werden. Ansonsten machen wir hier keine Kuttner-Chor-Festival. Deutschland singt. würde sonst nicht stattfinden. Ansonsten könnt ihr, glaube ich, auch den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Wenn ihr jetzt hier nicht durchkommt oder zu Worte oder irgendwas, weil ich zu viel quatsche. 0331 zu Potsdam, 731 39. Glaube ich nicht, dass ich zu viel quatsche. Quatsche ich zu viel? Ja. Kuti? Du kannst was sagen. Hier ist Anja, die vom Kuttnerchor. Anja! Ja, ich muss mich mal rechtfertigen, ja, mit denen ja. Ich komme. Es hatten vorige Woche Samstag, also der ja. Jetzt, haben die gesagt, 5 Leute, sie kommen. Da habe ich 3 E-Mails bekommen, wo 2 von Fake waren, dass sie nicht kommen. Oh. Ich meine, wenn Fake-E-Mails kommen, ich meine... Jetzt, ja, kann man nicht machen. Hier im Forum steht ja auch so eine Fake-Deppen-Ansage. Aber egal wie... Ja, Samstag 16 Uhr, genau, Weltzeituhr. Genau, und da müssen wirklich alle kommen, weil ich meine... Ja, und da gibt's keine Ausrede, und wenn nicht, muss man sich im Entschuldigungszettel selber schreiben. In da der Schule geht es ja auch. Oder zum Arzt gehen oder irgendwas, wa? Das gibt's nicht. Ja, Mann, also sowas gibt's doch ja nie. Kutti, ich möchte mit Lemmy singen. Jetzt was möchtest du singen? Mit Lemmy. Das ist einer von denen, der auch am Aber wo ist denn der? Lemmy will eigentlich gerade anrufen. Naja, hier rufen Tausende an. Der ruft gerade an, also im Chat meinte er... Ist er in der Leitung? Achso, wisst ihr auch nicht. Was wolltet ihr denn singen jetzt? Was wollen wir denn? Warte mal, ey. Junge, nicht du. Junge, komm bald wieder. Das ist auch toll. Freddy Quinn. Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Ah, oder 100 Mann und ein Befehl. Hallo, bist du Lemmy? Nee, tut mir leid. Naja, willst du singen? Nicht wirklich. Naja, schmeiß mal um den ja, raus, doch, wer bist du hier? Bist du Lemmy? Oh, Schweizer Röder raus. Hallo, bist du Lemmy? Hier ist reiner Kokain. Hier ist reiner Traubenzucker. kannst du denn singen oder willst du jetzt mit Anja singen? Ja, ja. Komm, sing mal. Was wollt ihr denn schönes singen, bitte? Ich war ein Puff nach Barcelona. Nee, so weit zack, raus ist er, oder? Ja. Ja, hallo? Das ist ja eine kulturvolle Veranstaltung. Hallo? Guten Tag, ich habe eine Frage an dich. Ja, oh, schon wieder eine Frage. Ich habe mal da vorhin schon so viel geregt. Ja, ich kann mich da jetzt nicht schon wieder aufregen, sag mal. Ja, Mann, ich wäre verrückt. Sag mal, das muss doch reichen, wenn ich mich einmal repräsentativ aufrege. Du kannst ja jetzt nicht verlangen, dass ich mich hier 4-mal in der Sendung aufrege. Aber genau das verlangst du jetzt quasi von mir. Ich habe mal eine Frage. Ja, Frage. Ist das denn jetzt eine richtige Frage? Nee, ist nicht mal eine richtige Frage. Ach, toll. Also. Was passiert, wenn man im Weltraum mit Lichtgeschwindigkeit Auto fährt und dann das Licht anmacht? Naja, dann staut sich das vorne an den Schauspieler. Lenny ist eine Leitung irgendwo. Dings da. Ja, echt? Ja, irgendwo, ja, mein Gott. Ja, gut. Willst du singen? Nee. Du willst mir relativitätstheoretische. Hallo? Guten Tag. Ja. Wie geht's? Lemmy? Bist du Lemmy? Nee. Oh, raus. Oh, raus? Echt? Ja, Anja? Ich hab doch mein Herz für den Hey. Kommunisten. Was hast du? Was, wer? Was hast du? Ich bin Kommunist. Ja, und? Na, drin gelassen. Ja, das Kommunisten fliegen raus hier. Das ist eine christlich-demokratische Veranstaltung hier, Sendung. Hallo? Mach mal leiter, jo. Bist du Lemmy? Jo. Lemmy, gut, nein, ich will kurz was sagen. Naja, dann sag mal. Durch mich bist du jetzt international, ja? Ich bin jetzt hier verrückt. Und du sollst abgewärmt werden. In Schwabe findet dich total toll und ich soll dir schöne Grüße aus Stuttgart bestellen. Naja, was soll ich denn jetzt in Stuttgart? Ich frag mich nicht, ich finde deine Stimme toll. Na, natürlich haben sie ja recht. Na, siehst du, Berlin rockt halt. Genau. Na, Lemmy, hi. Nicht meine Stimme rockt, nicht Berlin, meine Stimme. Ah, es ist eine tolle Stimme. Ah, das Problem ist ja, dass ich praktisch immer selber Radio machen kann, dass ich mir ja nicht zuhören kann. Oh, ich würde mich so gerne hören. Das ist ja so eine tolle Stimme. Mensch, könnte ich mal aber auch reinlegen in meine Stimme. Oh, die ist so 1A, da kann ich mir immer alle 5 Finger nachlecken, wenn ich meine Stimme gehört habe. Mann, ist das eine Stimme. Ja, sexy. Hi. Ja, oder? Wow. Hot. Wow. Brrr. So, was wollt ihr denn jetzt singen? Ey, was willst du singen? Mauer oder Lonely? Lonely ist cool. Lonely? Wo ist Lonely? Na, Lonely Skinhead-Song. Ach, der! Mensch! Ja, aber die müsst ihr jetzt aber genau ohne musikalische Unterstützung singen. Das Wieso? Ist die Herausforderung. Dann müssen wir die Mauer singen. Wieso könnt ihr denn? Das ist ja noch schwieriger ohne musikalische Unterstützung. Ja, aber mach mal die Mauer. Ey, mach mal die Mauer ohne musikalische Unterstützung. Mach mal, bin ich aber gespannt. Hör ich aber gerne. Oh Gott. Lemmy, nein, gut, ne? Mach mal bitte Musik rein, bitte. Soll ich die Mauer Brüllgesang machen oder normal? Ach, warte, jetzt soll ich die Mauer hier nochmal spielen? Ja, komm, mach. Aber dann. Holen den Beiner Leute drin. Aber dann nur immer diese 5 Strophen, wo die Mauer nur kommt, ja? Ich bin nicht so. Kinder, ihr seid aber anstrengend. Ja. Hallo? Potsdam? Ja. Ich wollte dich mal beschweren. Was nein, denn? Worüber singen? Denn? Ey, ich habe in die E-Mail meinen Namen reingeschrieben. Beschwer dich bei Anja. Bei mir. Ey, du, da sing mal. Mein Name in die E-Mail reingeschrieben und du hast nicht vorher lesen. Dann sag doch mal deinen Namen. Sag doch mal deinen Namen. Herr Andi. Mann, Andi, das war so toll. Mensch, das ist nicht? Ein toller Name. Das war echt total toll. Das finde ich gut. Ja, mach mal weiter so. Nee. Ja, natürlich, such dir mal noch einen schönen anderen Song raus. Ich hänge meine Karriere jetzt an Nagel. Nein, mach mal Leonard Cohen, würde ich mich freuen. Vielleicht kenn ich nicht mal. Naja, kümmerst du dich mal drum. Ja. Also sag nochmal ganz groß, Andi aus Cottbus hatte einen Song. Andi aus Cottbus, wow. Du hast es echt großartig, ehrlich. Danke. Jetzt wirklich 1A. Ich hätte mal rinlegen können. Super. Ja. So, jetzt ihr wollt echt die Mauer singen? Ich kann bald nicht mehr. Jetzt, aber heute zum letzten Mal wird jetzt hier die Mauer gesungen. Danke. Und dann ist aber over. Lemmy noch da? Ja, klar. Dankeschön. Aber nur weil die Mauer hat uns getrennt, bla bla bla, mal früh gesungen. Ist okay. Genau. So, jetzt könnt ihr lustig, wenn das gut. Kurz nach. Ja, jetzt ist hier. Die Mauer. Ich sing hoch mit. Ja, mach. Alle mit sehen. Los. Die Mauer. Oh nein. Die Mauer. Ost und West, das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. La la la. Du und ich lebten in der Illusion. Eines Tages sind wir für immer vereint. Geh sie frei, habe ich so oft gefleht. Doch die dort oben sagen nein, weil in ihrer Welt ein Mensch nicht zählt. Doch ich bin hier, ich lasse dich dort aus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer, die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Die Mauer. Die Mauer, die dich umgibt. Die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Meine Briefe an dich kamen stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht. Doch du bliebst stark. Wir sperrten sie allein. Doch ich bin zu dir. Ich hole dich dort aus. Ich lass dich nicht mehr allein. Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer gnadenlos und fremd. Die Mauer gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück. Und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eine Zeit wird sie ein. Du und ich, das ist mehr als Worte sorgen. Das ist stärker als alle Ketten dieser Welt. Die Mauer. Das können sie uns nehmen. Aber unsere Liebe nicht. Unsere Liebe nicht. Halt aus, mein Liebling. Oh, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus. Ich liebe dich. Die Mauer, die dich umgeht. Wunderbar. Die Mauer. Ja, also. Die Mauer. Ich meine. Die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eine Tage stürzt sie ein. Ein. Perfekt. Die Mauer. Die Mauer. Nochmal. Der Bauer. Die Mauer. Der Bauer. Der Mann. Oh mein Gott. Die Mauer. Die Mauer. Ich grüße alle aus Cottbus. Ja, diese doofe Mauer. Ich komme nicht aus Cottbus. Ja, nicht. Ich wohne nicht, aber muss ja nicht. So, Kinder, habt ihr jetzt tapfer gesungen? Das war jetzt hier nochmal Übung. Jetzt Samstag 16 Uhr, Weltzeituhr, könnt ihr euch treffen, richtig da war üben. Ich da und dann, ja, da war ich da gewesen. Darum geht's jetzt ja nicht. Wir wollen keine Diskussion nach hinten, sondern nach vorne. Optimismus. Wir müssen irgendwie, in Deutschland muss wieder konsumieren. 16 ja. Uhr, Samstag, Weltzeituhr. Was denn? Oder Sonntag. Nicht oder Sonntag. 16. Sonntag. Ja, sag doch mal. Sonntag muss ich Klappe ziehen. Jetzt halt doch mal die Klappe hier. Ja, Anja will was sagen. Genau, Anja will was sagen. Du gerade da im Chef da gucken? Was? Na okay, dann bist du es nicht. Und meine Mama wird halt 44, die hört gerade, die ist gerade auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Alles Gute. Alle Gute, Mama. Ja, cool. Ja, genau. Tschüssi. Tschüss. So, jetzt müssen wir hier nämlich weitermachen. Und zwar newsmäßig praktisch. Sonst ist er ja mit dem Kollegen Kötter-Heinrich. Und wenn ich was nicht brauchen kann, dann ist er ja mit dem Kollegen Kötter-Heinrich, der schon wieder hier dasteht. Und warum sollte es denn Ärger geben? Es gibt mit mir so schnell keinen Ärger. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Weil du mich so ins Herz geschlossen hast? Ja, nein. Was heißt nein? Wieso sagst du denn da nein? Wieso kannst du da nicht einfach ja sagen? Ich stelle dir eine ganz einfache Frage, ob du mich vielleicht ins Herz geschlossen hast. Was ja, du weißt Gott, nicht zu viel verlangt ist. Du musst mich ja nicht lieben, du musst mich ja nicht quasi als Nebengott verehren oder irgendwas. Ja. Aber so ein bisschen ins Herz geschlossen sein, das kann man doch wohl verlangen, oder? Nee, du steckst mir so bei mir in der Nebenniere. Würde ich mal das ist in der Nebenhöhle, oder? Nee, Nebenniere. Ja. Ich habe so eine extra kleine Abstellkammer in der Nebenniere. Nebenwanderniere. Was ist denn daran originell? Kannst du mir das mal bitte erklären? Naja, ich musste einen schlechten Gag irgendwie durch überlautes Lachen irgendwie aufzuwerten. Ja, genau. Versuchen. Den Eindruck, der ist bei mir aber auch aufs Deutlichste entstanden. Ja, verstehe. Aber ich habe es halt versucht. Na super. Ja. Die Mauer. Mein Gott, was für ein bewegendes Lied. Da fällt mir ein. Sag ich, willst du mitsingen? Nein. Ich mach nochmal von vorne. Du kannst. Ich druck dir den Text aus. Nee, komm, ey, ich hab das Ost und West, das hat für uns nie gezählt. Nee, wir wollten Minuten einfach nur zusammen sein. Ja, nee, ich weiß nicht. Du und ich. Ja, schon klar. So denn? Ja. Soll ich dir den vorsingen? Nein, bitte nicht. Das ist echt zu viel. Ohne? Mach nichts. Ja, oder okay, wenn es dir Spaß macht. Oh, Gerald, du bist so hart. Du bist so hartleibig. Nein, ich bin auch überhaupt nicht hartleibig. Du bist so abweisend. Naja, doch. Du bist richtig ein Teflon-Nachrichtensprecher. An dir perlt praktisch alles ab. Genau. Das muss ich aber auch als Nachrichtensprecher. Als Nachrichtensprecher gibt's für mich nur eins. Als Nachrichtensprecher gibt's für mich nur eins. Du kannst doch. Ich will Deutschland dienen. Du bist auch ein Stück weit eine Frau. Du musst ihn irgendwie nur zulassen. Ja. Du musst dich irgendwie öffnen. Ja, du musst deine Mitte finden. Ja, verstehst du? Komm doch in meine Arme. Vielleicht, Gerald, vielleicht solltest du. Ja, naja, warum nicht? Wenn du weinen willst, Gerald, dann komm rüber und leg dein Haupt an meine Schulter und weine. Ach so, das ist Männer dürfen auch weinen. Ja, dass ich diese Möglichkeit du musst dich habe, jetzt nicht mich. Hin so verschanzen. Ja, hinter dem, ich bin ein Nachrichtensprecherpanzer. Ja, du bist schon. Doch auch ein Mensch. Ja, ich bin auch ein Mensch, Gerald, irgendwo, genau. Du bist Gerald. Ach, ich bin Gerald, ja, stimmt. Du musst irgendwie zu dir finden. Verstehst du? Ich hab mich schon viel zu sehr habe ich zu mir gefunden, nee, verdammte Kacke. Dich, ich halte nicht mehr aus, so viel bin ich bei mir. Was? Du musst dich Du musst dich aufmachen. Ja, aufmachen. Du musst dich öffnen. Verstehst du? Gerald, da spricht eine Stelle. Komm rüber und heul mir mein Hemd nass. Nein, echt? Pass auf. Das ist, glaube ich, für viele Hörer wird das auch wichtig. Ich höre aber irgendwie so einen Unternehmenton, dass du das nicht ganz ernsthaft meinst gerade. Nein, da sitzen so viele da draußen und denken, oh geil, ich will Radiosprecher werden. Das sind so taffe Typen. Lass das. So Männer. Das ist Quatsch. Du musst ihnen zeigen, dass du auch ein Mensch bist. Ich hab immer einen Colt dabei. Stück, weil es eine Frau bist. Eben so. Du musst dich öffnen. Ja, das tue ich doch. Mann. Ja, warum denn nicht? Du musst dich ja nicht verscheißert fühlen. Nee, ich fühle mich auch nicht ganz ernst. Mann, Gerald. Ja, wenn hier alles quietscht, da kann man ja auch nicht vernünftig sich öffnen. Mann, wenn du so weitermachst, dann stirbst du ganz früh. Ja, dann wirst du total unglücklich sein. Ja, nein. Du musst einfach nur zu dir finden. Ich bin bei mir zu sehr. Was willst du denn? Ich gehe mir sowas von auf den Sack, so bin ich bei mir. Was? Dem musst du nachspüren. Nachspüren. Verstehst du? Du musst dich selbst als eine innere Welt begreifen. Ja, das ist das Problem, verdammte Scheiße. Die zu erwandern ist, gewissermaßen. Ich habe Rheuma. Du musst durch dich selber hindurch gehen. Du darfst dann aber eben auch die steilen Aufstiege nicht scheuen. Ja, genau. Und die Abgründe, da bin ich schon wert. Du bist selber so ein Himalaya, verstehst du? Ja, ich weiß. Da kommt man nicht so ohne weiteres hin, ohne Sauerstoff hier geht. Aber du musst den Weg gehen. Aber es ist arschkalt da oben. Ja, aber du musst es machen, um zu dir zu finden. Um mit dir im Einklang zu sein. Du bist nicht im Einklang mit dir. Na doch. Nein, du bist dieser Nachrichtensprecher-Panzer. Und du bist der traurige, kleine Gerald, der sich nicht traut, zu weinen. Und du bist die Frau. Tausende Tränen mehr als du. Du bist die Frau, Gerald, die total sensibel auch ist. Verstehst du? Ja, natürlich. Aber du musst dich zu dieser Sensibilität. Ich muss mich nicht immer in eine Frau sein, reindenken, um sensibel zu sein, verdammt. Ach, hör auf, ich muss. Du kannst, Kerak. Du musst nicht. Du kannst. Ich kann, Kerak. Ich muss nicht. Du bist ich kann. Offen. Ich muss du, gar nicht. Du darfst. Ich kann. Ich darf sogar. Du darfst. Ich kann. Du musst mit ich mir. Muss. Ich kann nicht. So ich will auch. Sein. Ja, verstehst das ist alles zusammen. Ich muss und will und kann und darf. Und ich soll vielleicht die löschen sich aus nennen. Bei dir, ja, weil Wellenberg und Wellental wunderbar. Sich gegenüberstehen. Ja. Und du landest auf so einem kalten Eis. Kalten boah, ist das kalt, null, aber egal. 0 Grad. 0 Grad, Gerard, minus 10, minus 20. Du musst die Sinuswellen, die müssen was übereinander und sich verstärken. Ach, was? Dass du hier oh stehst als ein starker Gerald, ja. der aber auch sensibel ist. Der ein Mann ist und ein Kind. Ein Kind, der weinen kann und eine Frau Kreis. Ist und Nachrichten ja. lesen. Und vielleicht auch noch ein Elefantenkind. Gerald, das wird hier nicht mit dir. Das müssen nein. wir mal extra, müssen wir mal extra. Da müssen wir mal, da nehme ich dich mal mit in die Männergruppe, wo alle noch einpullern und darüber, und dann reden wir mal darüber. Ja, gut, Gott sei Dank. Gerald, hast du deine Windelchen angelegt? Nein. Naja, nee. Wenn Fritz in Fürstenwalde, dann 101,5. 101,5. Fritz Info. Ja, tut mir leid, 23.41 Uhr kann ich ohne für, aber ich hatte gerade hier einen Fall in meiner Praxis. Das Wetter! Nachts ist es bewölkt, aber trocken bei 8 bis 5 Grad. Morgen gibt es vielleicht ein wenig Sonne bei maximal 15 bis 18 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Gerald Kötterheinrich. Nach dem Scheitern der EU-Verfassung in Frankreich hat Staatspräsident Chirac heute den bisherigen Innenminister de Villepin zum neuen Premierminister ernannt. Im Fernsehen sagte Chirac am Abend, das Ergebnis der Volksabstimmung sei keine Ablehnung der europäischen Ideale. Vielmehr hätten die Franzosen auf gestiegene Arbeitslosigkeit und nachlassende Kaufkraft reagiert. Bundeskanzler Schröder will am 29. Juni die Vertrauensfrage in den Bundestag einbringen. Am 1. Juli soll dann darüber abgestimmt werden. Weitere Einzelheiten nannte Schröder nicht. Zur Begründung sagte er, das Verfahren für die Neuwahlen dürfe nicht zerredet werden. Erstmals in Deutschland hat ein Gericht einen sofortigen Aktionsplan zur Reinhaltung der Luft angeordnet. Das Verwaltungsgericht Stuttgart gab der Klage zweier Bürger gegen zu hohe Feinstaubbelastung statt. Stuttgart war die erste deutsche Stadt, in der seit Jahresbeginn die neuen EU-Grenzwerte zum Feinstaub überschritten wurden. Im Sudan sind zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen festgenommen worden. Ihnen wird Agitation gegen den sudanesischen Staat vorgeworfen. Anders dürfte ein Bericht der Hilfsorganisation über die Krisenregion Darfur sein, in dem von Übergriffen regierungstreuer Milizen die Rede war. Zum Sport oder zum Sport, zu Festivität, sportlichen Festivitäten. Im Rahmen der Eröffnung der Allianz Arena in München hat Bayern München ein Freundschaftsspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft mit 4:2 gewonnen. Der Verkehr, Fritz, keine aktuellen Meldungen, gute Fahrt. Gerald, das meine ich, du bist so hart, wenn du die Nachrichten liest. Ehrlich, du bist immer noch? So emotional unbeteiligt. Aber wirklich, weiß. Gott sei Dank, da habe ich Jahre dafür gearbeitet, verdammte Kacke. Wir werden das ändern. Ja. Wir kriegen das schon hin, Gerald. Ja, muss nicht traurig sein. Nein, vor traurig. Komm rüber und heul dich aus. Mir graut vor dir. Stell dir vor, du bist 5 junge Schweden und glaubst an den baldigen Weltuntergang. Was machst du? Richtig, du gründest eine Band, nennst sie die Arche und wirst damit so berühmt, dass du 5 eines Tages live in den Fritz-Studios auftrittst. Fritz präsentiert The Ark. Exklusive Radiokonzert der schwedischen Glamrocker live in den Fritz-Studios. Für Karten zum Dabeisein einfach gut Fritz hören. Aber auf jeden Fall Radio an. Kommenden Montag ab 19 Uhr. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Dreiste Musik. Fritz! Irgendwie bin ich zu alt oder was? Oder halt den richtigen Verstand? Stell dir vor, du bist 5 Schweden, gründest eine Band und nennst sie die Ärsche. Naja. Ich sehe da nicht mehr durch, ist alles nicht meine Welt. Hier dufte Musik, stell dir vor, du bist ein Eskimo und heißt Tumasi Kisser und machst schöne Musik. Alle schöpfe uch a genna mat, uat te not. Ich kirche da heute me, hol du da man. Tomasi Quissa. Super, oder? Soll ich vorlesen? Iagaluit hieß der Song eben, wenn ihr... Sind ja oft so, die so total genau sind bei den Hörern immer dabei. Jetzt hier im Forum, der Songtext steht nicht da. Mein lieber Freund, du solltest den abschreiben, den Song. Grenzerkompanie, schreib mal jetzt den Text hier rein. Sonst wäre ich aber sauer, sonst spiele ich das Ofenlied nicht. Naja, spiele ich doch noch, das kommt ohne das Ofenlied. So, jetzt müssen wir erstmal, würde ich mal sagen, dass wir uns vielleicht mal... Ach so. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt müssen wir uns mal den Zusammenschnitt von der letzten Sendung anhören, von David. Der schneidet immer schön die Sendung mit und macht dann prima Zusammenschnitte. Und genau das hören wir uns jetzt an. Ihr könnt in der Zwischenzeit euch vielleicht mal ein bisschen hier den weiter sitzt ja nämlich auch. Könnt ihr, macht dem mal ein bisschen Feuer unterm Arsch. Beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen, dann hat er auch was zu tun. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, jetzt der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David.

nächste Woche, nächster Teil. Und im Radio? Meiste Musik. Fritz! Guten Morgen, liebe Ofen. Wir frieren zu sehr. Darum brenne, liebe Ofen. Dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle, bin selber ganz kalt. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Guten Morgen, lieber Backer, im Tal hinterm Wald. Gib uns Kohle, denn wir frieren und der Ofen ist kalt. Ich hab keine Kohle, meine Eimer sind leer. Frag die Erde nach Kohle, im Schacht schwarz und schwer. Frag die Erde nach Kohle, im Schacht schwarz und schwer. Guten Morgen, liebe Erde, im Schacht schwarz und schwer. Gib uns Kohle, denn wir frieren und die Eimer sind leer. Greif nur zu, sagt die Erde, den Backer holt her. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder. Ofenlied ist abgearbeitet. Mauerlied ist abgearbeitet. Sandra ist abgearbeitet. Können wir uns zurücklehnen. Könnt ihr schön beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen und ich spiele ja fetzige Musik. Oder eine Spitzenidee. Hallo? Hallo? Ja. Hier ist Fridolin. Ja, wer ist da? Fridolin. Fridolin? Fridolin. Fridolin. Drei Silben sind das. Ja, ja, aber wenn ihr drei genuschelte Silben sind so viel wert wie fünf unverständliche. Nein. Ja. Ich hab Kalkampulla. Ja, naja, gut, schwupp, raus ist er. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Na Anna. Anna! Hallo! Was heißt denn Anna? Na Anna! Hallo Anna! Nee, hallo Anna! Ja, ich bin nicht Anna. Du, hallo Anna! Anna, nein, hier ist die Anna aus Charlottenburg. Hallo! Mensch, Anna aus Charlottenburg! Ja. Ja, prima! Ist dir gut? Ja, super. Echt? Ja, nee. Ich höre dich jetzt nur noch alle 14 Tage. Warum nicht? Weil mir ein Mann gesagt hat, der vertritt sich jetzt jeden zweiten Dienstag. Stimmt nicht. Doch, macht immer nackt um 8, hat er mir erzählt. Echt? Ja, aber ja. Ich fange erst um 10 an. Ah, du fängst um 10 an, habe ich Ihnen auch gesagt. Siehste, und? Was hat er da gesagt? Ja, keine Ahnung, gar nichts. Er sitzt nackig um 8 Uhr zu Hause, sagt er jetzt immer. Und warum, bitte? Weiß ich nicht. Ist es deiner? Kacke. Ist es dein Mann? Auf jeden Fall erzählt. Ist es dein Mann? Nee, ich habe keinen Mann. Warum denn nicht? Was soll ich denn damit? Ich habe die BKA. Wieso nicht? Ach Gott, hier diese BKA-Frau. Ja, BKA-Frau. Und BKA-Frau und die anderen, die wollen Brummi Brumm Brumm singen. Ach nee, ich wär verrückt, echt? Alle Strophen. Nee, ihr geht aber, könnt ihr das dann wenigstens ohne Musik einspielen? Nee. Nee. Warum geht denn ihr nicht am Sonnabend um 14 Uhr da schön an die Weltzeituhr? Ich denke um 16 Uhr. Ja, um 16 Uhr, entschuldige, um 4 meine ich. Ja, geht ihr denn da hin? Hallo? Hallo, geht ihr denn da hin? Nein. Was soll man denn da? Naja, da in den Chor, im Chor üben. Wir brauchen nicht üben. Und Bummi durchsetzen. Bummi durchsetzen? Ja, naja, das ins Chorprogramm quasi auch noch. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher und sein Fell war wusch. Warst du eigentlich in deinem Urlaub? Was? Dein Urlaub, wie war's? Ich war ja nicht in Urlaub. Wie, du warst doch ein paar Wochen nicht da. Ich war eine Woche nicht da. Ich war eine Sendung ist ausgefallen. Wir fahren ins Kloster. Weil ich vom Sonntag bis zu... Genau. Warum ditte? Das Katholische, nach Ostritz. Und was macht ihr da? Einkehr, Ort der Stille. Einkehr. Müsst du wieder mal ausgefischt werden, oder? Einkehr. Was, ihr fahrt echt ins Kloster? Ja. St. Marienthal. Nee, da gibt's doch ja kein Fernseher und ja nicht. Nee, genau. Und kein Radio. Und kein Alkohol. Doch, die haben... Ja, Messwein. Aber ihr steht doch eher so auf Mixgetränke, denke ich. Ja, klar. Proletarische. Mann. Mädels. Hast du uns vermisst? Ja. Gott, was ich lügen kann, wa, oder? Super. Was ich lügen kann, oder? Ja. Der geht auf keine Kuhhaut. Ja. Apropos Kuhhaut, Anna, wie geht's denn so? Ganz schlecht. Ah, ein schäbiges Wortspiel wieder mal. Ganz schlecht. Ja. Deswegen rufen wir dich ja an. Wieso jetzt denn ganz schlecht? Was ist denn los mit euch? Was ist los mit uns? Und deswegen rufen wir dich ja an als Motivationstrainer. Ich bin ja motiviert, ich muss motiviert werden. Nein. Natürlich, ich habe gerade hier einen totalen Hänger. Also, du hast doch gerade eine richtig geile Show als Motivationstrainer. Ich wollte eigentlich fragen, ob du Seminare gibst. Ja, soll ich? Ja, klar, bin ich die Erste. Echt? Ja, ich zahle dafür sogar. Was denn, wie viel denn? Ja, kommt drauf an. Na, was heißt denn, kommt drauf, worauf denn? Ja, wie du mich motivierst. Ach, zahlst du das hinterher? Nein, nee, so ist es nicht. Vorher. Wird vorher gezahlt, ja, und dann bist du hinterher immer noch unmotiviert. Kann ich ohne dafür, dann musst du irgendwo zu irgendeinem Verbraucherschützer gehen oder was? Verbraucherschützer. Naja, weiß ich auch nicht. Irgendwas, wo man sie beschweren kann, wenn man sich hinterher beschissen fühlt. Ach Quatsch, Ossis bescheißen nonstop, aber es ist doch okay. Die bescheißen überhaupt gar nicht. Nee? Nee, natürlich, die haben ja treuen Augenaufschlag und sind irgendwie huhnmäßig drauf. Heißt du gerade Merkel oder was? Nein, ja, die hat auch treuen Augenaufschlag, oder? Und die hat doch einen süßen Dackelblick. Komm. Naja, ist doch super, finde ich auch. Ja. Oder? Ja. Wie die da die ganzen Wichser an die Wand gespielt hat, ist auch nicht schlecht, oder? Wichser. Was? Naja, Mann, entschuldige. Hat man nicht. Nee? Nein. Na, ihr seid aber auch nicht schlecht im sowas so sagen. Nee, das nennt man Schuheputzer. Schuheputzer? Schuheputzer. Was sind ein Schuhputzer? Ein Wichser. Super. Super. Das schreibe ich mir auf. Schreibst du dir auf? Schreib mir auf. Was? So, das schreibe ich mir jetzt auf. Schuheputzer. Schuheputzer. Pusser? Pusser. Putzer. Putzack. Meine. Putzack? Mensch, jetzt hört doch mal auf, mich hier zu verarschen. Ich hab ein Öhrchen. Ja. Was denn? Also, wir wollen jetzt Bummi singen hier. Kam ein kleiner Teddybär. Ach, da sind die beiden Westdeutschen Tucken wieder ein bisschen zu langsam, oder? Hä? Da sind die beiden Westdeutschen Tucken wieder die Spur zu langsam. Wir sind nicht zu langsam. Ey, Moment. Was heißt hier Moment? Wohin geht's denn? Gegen die Westdeutschen oder gegen die Tucken? Oder worüber wollt ihr euch jetzt beschweren? Oder dass ihr nicht zu langsam seid? Ihr seid alle drei! Wie bitte? Auch als Deutscher zweiter Klasse. Ich möchte jetzt Bummi singen. Mein Gott, ich habe jetzt hier ein Ossi-Liedchen. Wo hast du deine Kindheit verbracht? Ossi-Liedchen? Ruhrgebiet? Ruhrgebiet habe ich. Ruhrgebiet, sag doch, Ruhrgebiet. Ja. Das hört man da geht's ja auch einen Berg runter. Ehrlich? Wollen wir mal sagen, das Ruhrgebiet ist da der bessere Osten, oder? Der härtere Osten. Ist da noch östlicher als der Osten? Willkommen. Oder warst du schon mal in Gelsenkirchen? Da springt deine Grauen aber an. Die haben ja leider. Da sehnt man sich zurück nach Spremberg, Senftenberg, Cottbus, Prenzlau, Schwedt. Ja, weil da so heimelig und wohlstandsmäßig zugeht. Ehrlich? Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen? Mein lieber Scholli. Ich glaube, es hakt. Oh Gott. Da möchte man im Hellen nicht sein und im Dunklen erst recht nicht. Ehrlich nicht? Ja, nee. Warum nicht? Na, weiß ich auch nicht, weil es so schrecklich aussieht. Was sieht so schrecklich aus? Gelsenkirchen! Gelsenkirchen? Nee. Ja, also. Na, warum soll ich denn hinfahren, wenn es da so schrecklich aussieht? Ach komm, Kunden. Kommst du aus Gelsenkirchen? Nein, ich komme nicht aus Gelsenkirchen. Naja, siehst du, dann ist doch gut. Ja, dann lass uns doch über Recklinghausen reden oder Bochum. Oder Dortmund oder Düsseldorf. Ach, wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Kennst du das? Nee. Kommst du aus Düsseldorf? Nee, kennst du nicht? Das ist Gitte. Nee, nicht Gitte. Wie heißt sie denn? Gitte. Kennt ihr ja, doch Gitte, oder? Ach, wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Kennst du denn nicht den Song? Ich will einen Cowboy. Ja, ich will einen. Ja, kennst du, aber kennst du den Düsseldorf? Woher kommst du? Kommst du aus Düsseldorf? Ach, wärst du doch in Düsseldorf? Ich komme nicht aus Düsseldorf. Woher kommst du denn? Ich komme aus Bochum. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Bochum, Bochum. Bochum, ich höre dir trapsen. Genau, lang. Bochum, oh Mann, auch hartes Pflaster, oder? Wieso? Ja, aber weil es auch gar keine Kohle mehr gibt, ja nicht. Ja, die Bierbrauerei, keine Bierbrauereien, keine Kohle mehr. Deswegen bin ich doch hier. Kein Kumpel. Und man braucht doch immer mal einen Kumpel, oder? Was bist du denn so aufgedreht? Naja, wenn man immer mal einen Kumpel braucht. Ein Kumpel. Und wenn ich jetzt ans Ruhrgebiet denke, da gibt's doch praktisch keine Kumpel mehr. Außer noch ein paar Milliarden Subventionierte. Du hast keinen Freund. Nein, ich... Nee, aber man braucht doch... Ja, gerade wenn man mal keinen Freund hat, braucht man doch einen Kumpel. Mann, ey, das geht in Deutschland einen alten Bach runter, oder? Ja, sicher. Wenn die erstmal die Kohlesubventionen gestrichen haben, dann findest du überhaupt nicht mal mehr einen Kumpel. Was? Und du hast ja nicht mal einen Freund. Nee, mich will... Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, könnt ihr auch mal gerne das Lied sehen vom Pittipatsch. Ja, vielleicht, ihr solltet vielleicht singen, jemand mag mich, drum sitzen wir hier allein. Auf der roten Couch. Sitzen und frag uns, das kann doch nicht möglich sein. Du kannst doch mal einen Aufruf für uns starten. Genau. Aber wie, welche Art denn? Ja, suche. Wer zwei durch, durchgeknallte. Ohne Bart, ohne Bauch. 1,80? Ohne Bart, ohne Bauch? Na, ihr seid aber unrealistisch. Sag mal, ihr kommt aus dem Ruhrgebiet. Ja, ich finde, da sollte man die Ansprüche nicht so hochschrauben, der oder? Der zweite Popel in Opel, also bitte. Ja, aber da sollte, also in Ruhrgebietsmotten sollten, finde ich, die Ansprüche nicht so hochschrauben. Nicht, warum? Nee, oh, 1,80? Ohne Bart, ohne Bauch? Ossi, Hauptsache. Ja, da seid ihr bei mir völlig falsch. Ossi, Hauptsache Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle ist aus. Nein. Kohle ist over. Windenergie. Verstehst du? Alternative Energien. Tritin, Sonnenkraftwerke. Das ist es. Kohle, Kohle. Ich suche einen Mann, der Sonne im Herzen hat, solltest du sagen. Sonne im Herzen? Ja, dass es so ein bisschen Tritin-kompatibel ist. Nee, ich hab Star Wars geguckt, ich hab keine Sonne mehr. Star Wars? Ja. Na, sag mal, du bist doch schon erwachsen. Wieso? Na, wieso kickst du Star Wars? Ja, Star Wars. Ja, wieso kickst du Star Wars? Du bist erwachsen. Weil ich gefragt worden bin. Von wem denn? Vom Mann. Und wenn ein Mann dich fragt, machst du alles, oder? Was? Aber wenn ein Mann dich irgendwas fragt, um irgendwas bittet, machst du alles. Ja, ich sowieso. Ja, naja, ist klar, wenn man Erkin kennt, ja, da geht man sogar zu Star Wars. Keiner liebt. Oh Mann, ey, ja. Niemand mag dich, drum bist du so allein. Anna möchte singen, ein Männlein steht im Walde, ganz schön. Nein, sowas wird hier nicht gesungen. Ich möchte gerne singen, ob unser Wiese geht, was ist das für ein Simpel? Ey, die hat richtig Aufgaben. Sag mal, kannst du eigentlich auch so ein plattdeutsches Ruhrgebietslied? Bitte was? So ein plattdeutsches Ruhrgebietslied? Plattdeutsches Sprechen die da nicht, die sprechen auch praktisch platt im Ruhrgebiet, oder? Sprecht ihr nicht platt? Unterstützen hier, Kunden. Gelsenkirchen. Sprecht ihr da nicht eher platt? Platt. In Gelsenkirchen? Kuttner. Welche Droge nimmst du, Kuttner? Ich auch. Sprecht ihr nicht platt in Gelsenkirchen? Doch, versuch jetzt mal unser Slang drauf zu bringen. Ich versuche überhaupt gar nicht. Ich versuche gerade mal den I so hell rauszubrechen bei Gelsenkirchen. Weil ich würde natürlich Gelsenkirchen sagen. Gelsenkirchen? So, man würde Gelsenkirchen heißt das eigentlich. Ja. Aber ihr sagt ja mal Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, kann ich aber auch. Und schon bin ich ein Ruhrgebiets-Kohlekumpel 1,80 ohne Bart und ohne Bauch. Hey, dich will ich nicht. Nee, ich will ja ohne. Sag mal, ich werde überhaupt gar nicht gefragt, oder? Nee, dich will ich gar nicht. Ich werde überhaupt gar nicht gefragt, oder? Nee, dich will ich überhaupt. Ja, super. Du hast doch gar kein Geld. Du arbeitest beim RBB. Das stimmt. Hartz IV. Oder wer da bei so einem Zonensender gelandet ist. Ich kann gar nicht meine Gucci. Oder der ist für Hartz IV zu doof. Also, ich möchte jetzt. Also, kannst du uns jetzt helfen? Ja oder nein? Wir brauchen zwei Männer. Nee. Und wozu denn, bitteschön? Was? Ach, was? Was? Wir wollen Skat spielen. Was wollen wir spielen? Skat! Skat! Das kennen wir nicht in Gelsenkirchen. Doppelkopf. Ja, Doppelkopf. Ja. Nicht Skat. Skat. Ja, Schnickschnack. Wie heißt denn das hier auf den Brettern? Backgammon. Backgammon, Rummikub. Gott, oh Gott. Mann, oh Mann, Kannst du schwimmen? Wattet irgendwie alle gibt. Das kann ich. Ehrlich? Ja, super. Na, logisch. Ja, dann lass uns doch mal nächste Woche schwimmen spielen. Ja. Ja. Ja. Aber mit richtig schönen Einsatz. Ja, super. Aber nackig. Nackt um 8. Genau. Sag mal, willst du da nicht mal gegen angehen, der Typ? Nö, ist mir doch egal. Die können alle machen, was sie wollen. Ehrlich? Natürlich. Der ist der Ansicht. Na, weiß ich auch nicht. Es gibt doch tausend Leute, die durch die Straßen gehen, sagen, sie seien Kuttner in der Hoffnung, dass sie um ein Autogramm gebeten werden. Und dann feststellen müssen, zu müssen, dass sie ja nicht schreiben können. Haha. Alles schon erlebt. Ehrlich? Ah, natürlich, schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Ehrlich? Mein lieber Scholli, natürlich. Klar. Oder? Ja, na logisch. Na, rate mal, mit wem du redest. Mann, was ich schon durch habe. Da könnte ich Geschichten erzählen. Sag ich dir, diese ganze Nachkriegszeit, das war so hart, als ich Butter auf Marken gehabt und ich nur eine kurze Hose getragen habe. Ja, unglaublich. Und wir alle noch umgenähte Wehrkraft, Wehrmachtsmäntel hatten und irgendwie unsere Kochtöpfe quasi aus Stahlhelm waren. Unglaublich, unglaublich. Zichorien-Café. Ach, da war eine schöne Suppe aus abgefeilter Baumrinde, das war was Feines, das gab's Sonntag. Ach, haben wir uns die Plauze da vollgeschlagen, war das eine schöne Zeit. Aber die Menschen haben damals praktisch noch zusammengehalten. Das war nicht so wie heute, dass es so kalt war, so egoistisch, so konkurrenzmäßig, so geldorientiert und alle Fernsehkicken. Nee, da hat man sich Sonntag schön um seine abgefeilte Baumrindensuppe versammelt und gemeinsam aus dem großen, umgelöteten Stahlhelm gelöffelt. Ach, und die Menschen haben sich verstanden und konnten einander vertrauen. Da gab's so was wie heute noch nicht. Ja, und ach, auch die Ruhrgebietsziegen, die haben praktisch die Klappe noch nie so weit aufgemacht wie heute. Anna braucht ihre Brille. Auch die Ruhrgebietsziegen haben damals praktisch die Klappe noch nie so weit aufgemacht wie heute. Ich bin keine Ziege. Das hat aber eine Weile gedauert. Sag mal, muss ich alle dreimal sagen, dass ich hier meine Erwiderung bekomme? Ich kann euch die ganze Zeit alleine reden. Dauert. Ist doch auch nicht schön, ja. Aber sag mal, ihr habt aber echt aber auch irgendwie so einen Knoten im Kabel, oder? Das ist immer so eine Extremverzögerung. Nein. Mädels, ihr scheint mir richtig... Nupagadi. Das ist doch süß. Nupagadi heißt es. Wie heißt das? Nupagadi. Nupagadi? Nupagadi. Nupagadi? Mit P vorne, mit P! Na warte. Pagadi. Ja, dann sag doch mal, was das heißt. Was das heißt? Was das heißt, wollt ihr wissen? Ja. Na warte heißt es. Super, und auf wem? Auf wen sollen wir warten? Nicht auf niemand. Warten auf Godot. Ihr werdet da sitzen, vertrocknen und verhutzeln und niemand kommt vorbei und klingelt bei euch an der Tür. So ist das Leben. Es ist bitter. Es ist ganz total hart. Aber ihr werdet da sitzen, Spinnenweben quasi, werden die Ober- den Augen-Oberlid mit dem Augen-Unterlid verbinden. Mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Mir fällt der Titel ein. Der Rasenmähermann? Nee, habe ich nicht gesehen. Nein. Ey, heute hättest du ein extra Programm machen sollen für Fassbinder. Für Fassbinder? Habe ich vorhin schon in der Volksbühne gemacht. Oh. Ja, da sitzt jetzt Lord Knut und sagt schöne Sachen an. Ja, aber kennt ihr ja nicht, weil ihr aus Gelsenkirchen kommt. Was? Weil ihr aus Gelsenkirchen kommt. Kommen die aus Gelsenkirchen. Bitte. Quasi, aber im weiten Sinne aus Gelsenkirchen. Nein, auch nicht im weiten Sinne. Na, dann nehmen wir aus Bochum. Das ist ein großer Unterschied. Bochum. Die kommen gar nicht aus Bochum. Da kommen die aus. Woher kommt die denn? Da kommt aus. Die kommt nicht aus dem Arsch, kommt sie nicht. Aber nicht aus Bochum. Ah, hallo, wie redest du mit mir? Naja, so ist es doch. Wollen wir doch mal uns ehrlich sein. Ehrlich? Wollen wir uns mal nicht vormachen. Mann. Ich komme nicht aus Bochum. Ich komme nicht aus dem Arsch, solltest du sagen. Nein, das ist recht. Ich wollte einfach nur... Alle anderen ist doch gelogen. Wie bitte? Du kommst auch nicht hinterher. Ja. Ich wollte einfach nur lieb sein zu dir heute. Weil wie denn? Bist heute. Na, das stellst du dir lieb vor? Ja. Na, dann sei doch mal lieb. Ich bin doch lieb. Na, wie denn? Also, na, zeig doch mal. Ich bin ganz lieb. Du bist doch noch mein Freund, oder nicht? Freund, weil die Kohlesubventionen gestrichen werden und es bald keine Kumpels mehr gibt. Soll ich auf jeden Fall Freund sein oder was? Ja. Ja, und denkt da hier, ach, die Zonis sind billig. Und wenn du nicht mein Freund bist, dann nehme ich mir einen Rumänen, der ist noch billiger. Nee, so ist es aber nicht. Wozu? Ja, wie sieht Uli, wozu? Na, wozu brauchst du Freunde? Ich ja. Keine Freunde. Na, hast du eben gesagt, ich soll dein Freund sein? Na, nur du. Ja, aber wozu denn? Ja, dass du mich voll labern kannst. Nee, ich brauch keinen. Weil ich höre so gut zu. Wollen wir uns mal über Kloster, über das Kloster unterhalten? Nee. Du magst so die Katholiken. Ja. Hm? Ja, aber wenn die unter sich sind. Brummi brumm brumm wollen wir singen. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland her und sein... Kuttner, ja? Bitte vorher ein Zeichen geben. Ah, ja, Zeichen! Zeichen! Ja, jetzt los! Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland her. Und sein Fell ist wuschelweich, alle Kinder rufen gleich. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Mensch, ihr müsst ja warten, bis sie singen. Ihr singt echt wie ein Kohlebagger, singt ihr einfach durch. Jetzt war doch gerade ja kein Gesang, jetzt war quasi Instrumental. Scheißegal. Wir Kinder nah und fern haben unser Bärchen gern. Bummi ladet alle ein, ihr sollt meine Freunde sein. Freunde, Freunde. Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Jedes Blümchen auf der Welt, auch zu Bummis Freunden zählt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum. Fröschlein, Ente, Silberschwan, Watte, Schäfchen, Mietz und Hahn. Jedes Tierlein auf der Welt, auch zu Bummis Freunden zählt. Hallo? Ihr singt da ja nicht mehr! Ja doch, das ist aber, du hast die komische Version. Und? Mit dem Ball und Püppchen rot spielt er unverträglich gut. Was? Du, ey, da fehlen immer Strophen dazwischen. Gartenblume fehlte und jemand hat einen Schmerz fehlt. Ja. Ein was? Ja, da fehlen zwei Strophen. Naja, ist eine Short-Version. Siehst du? Verarschen kann ich mich selber. Ich kenne alles. Nee, weil ihr in dem, weil ihr, glaube ich, in dem Alter seid, wo ich Angst habe, dass ihr das Ende des Liedes nicht mehr erlebt. Wenn ich die lange Version spiele. Das ist doch egal. Da musst du durch. Naja, aber ihr könnt doch, wenn ihr da jetzt wegkrepiert mitten im Song, ist auch nicht schön. Ach, das machen wir doch gar nicht. Aber ich habe festgestellt, dass du immer zwei. Sie singt doch gar nicht. Sie kann doch gar nicht singen. Sag mal, aber zwei Ruhegebietsmotten mit Torschlusspanik sitzen hier und singen Bummilied. Mein lieber Scholli, hätte ich mir auch schwer vorstellen können. Ja, Kuddel. Damals. Ich hätte doch Petit Platz lieber singen können. Als ich noch mit meiner Trommel um Christbaum rummarschiert bin. Und einem kleinen roten Fähnchen, wa? So stellt ihr euch den Osten vor, sagt mal. Ich stelle mir den Osten gar nicht vor. Ja, solltest du aber mal, dass du mal eine Vorstellung von hast. Wieso? Ja, weiß ich auch nicht. Was soll ich mir denn darunter vorstellen? Naja, irgendwas. Naja, weiß ich doch nicht. Ich hab euch Ossis doch gern. Ich liebe Deutschland. Gern, Gelsenkirchen. Das sind meine wahren Freunde. Na, du hast doch aber ja keine Freunde. Doch, Ossis. Nee. Doch. Na, wen denn? Ja, dich zum Beispiel. Ach, kick ihn nur an. Echt? Ja. So wird man hier als Freund okkupiert. Na, so lief es eben mit der deutschen Einheit, oder? Ja. Schwupp, schwupp, so, du bist jetzt mein Freund. Ich will aber nicht. Du bist mein Freund. Ich will aber nicht. Genau. Ja. Ja. Ja. Das ist auch ein schönes. Weißt du, wie es sich anhört, wenn man da nicht Freund sein will? Ne, wie denn? Ne, wie denn, wie denn, wie denn? Wie denn? Wie denn? War im Grunde vorhin schon zu hören, so hört sich das an. Wie denn? Oh, was hat das denn? Aua, was war denn das? Guck mal, was der wehgetan? Guck mal. Oh, was ist denn das? Ich glaube, der hat sich einen Füller eingesperrt. Aua. Aua. Der kriecht jetzt. Der liegt unter dem Mikrofon. Au. Ganz. Der hat da ganz viele Sklaven. Einen ganzen Keller voll. Das will er ja nicht erzählen. Das ist total aufgeregt. Ich glaube, die Luft im Kopf kommt ihm nicht. Aber drei Wochen sind wir trotzdem. Ja, genau, Kuttner. Wir kommen dich besuchen. Wir kommen dich besuchen. Möchten kalte Rinder dann haben? Nicht? Der mag mich nicht mehr. Hat das auch gesehen? Mein einziger wahrer Freund. Kuttner. Mein Motivator. Mein Meister. Kuttner. Das kannst du nicht tun. Die Rechnung wird lang morgen beim Therapeuten. Mann, Mädels, jetzt hört auf, hier rumzuheulen! War einmal ein Mann, der hieß Bum-Bam. Bum-Bam hieß er. Sag mal, Kunda, willst du nicht noch jemanden mit reinholen? Der sieht heute. Nee, ich würde euch gerne mal rausschmeißen. Ach, der will uns rausschmeißen. Ehrlich. Mit schlechtem Gewissen wenigstens? Ja, ja, mit irre schlechtem Gewissen. Oh, ich werde heute nicht schlafen können. Ehrlich nicht? Hm. Ich stelle dir mal eine Frage. Na dann. Nee, das kann er sowieso nicht beantworten. Es gibt auch kleine, die sind rund und gar nicht dick. Auf der einen ist ein Märchen, auf der anderen Musik. Genau, was ist denn das? Was soll das sein? Es gibt große und kleine. Och. Sie sind rund und gar nicht dick. Auf der einen ist es ein Märchen, auf der anderen Musik. Eine Schallplatte! Ja! Ja! Als man es erfunden hatte, ohne Klingelbremse Licht, war es noch aus Holz und Eisen. Fahrrad! Reifen platzen nicht. Fahrrad! Wow! Mann, jetzt hört ihr auf mit eurer Kinderkacke! Sag mal, das haben die euch beigebracht da in Gelsenkirchen? Das ist auch was. Mann, und ihr habt Abitur? Du, das kommt Spitze, 1A, echt, habt ihr der beigebracht? Ihr habt ja Hochschulstudium, wie bitte? Kennst du das noch, die Giraffe Emma Langbein? Nee. Also siehst du, das ist ein Ostbuch. Ja, der Hund, ich komme ja nicht aus Gelsenkirchen. Das ist ein Ostbuch! Ich habe gar kein Abi. Ich habe auch kein Abi. Ich kann doch nicht mal lesen und schreiben. Ist auch nicht. Jetzt hin! Zu Mädels. Das benutzt ja auch keiner. Genau, Mädels, jetzt machen wir hier mal Schlussi, oder? Hä? Jetzt machen wir mal Schluss. Jetzt machen wir Schluss? Ja. Naja, wir hören uns wieder. Ja, Spitze, freut mich schon irre drauf. Nacht um 8, weißt du doch. Ja, super. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Willst du nicht auf Weg haben? Tschüss. Schwupp. Tschüss. Haha. So, die zählen zu in der Sendung, kann ich ohne dafür. Oh. Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Scheiße auf der Bahnsteigkante, her, her, ho. So begrüßt mein Westverwandter, her, her, ho. Her, her, her, ho. Her, her, ho. Her, her, her, ho. Her, her, ho. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Und da möchte ich mal zur Abwechslung noch einmal den Philosophen Kant zitieren. Und zwar in seinem Buch Kritik der Urteilskraft, da schreibt er unter anderem, in der Religion überhaupt scheint Niederwerfen, Anbetung mit niederhängendem Haupte, mit zerknirschten, angstvollen Gebärden und Stimmen, das einzig schickliche Benehmen zu sein, welches daher auch die meisten Völker angenommen haben und noch beobachten. Jo, hallo, hier ist Paul und ich wollte mal was zur Grenzerbataillon sagen. Und zwar kenne ich jemanden, der zu DDR-Zeiten in die BRD fliehen wollte, übers Meer, und naja, die Typen waren ja doch mehr oder weniger in toller Kondition, aber irgendwie nicht in toller Kondition, denn die haben wirklich auf manche, die mit einem Schlauchboot rüberpaddeln wollten, so rüber nach Lübeck, BRD, haben die Teleschießen gemacht, und so cool war es ja doch nicht. Also, könnte man sagen, naja, die waren irgendwie schon gut in Kondition, aber irgendwie auch nicht. Naja, wollte ich bloß mal so sagen. Bis dann. Der aus aus Wales stammende bekannte Philosoph, Philosophiehistoriker und Mathematiker Bertrand Russell. Der hat sich ja auch mit dem Thema Religion beschäftigt und in seinem Essay hat die Religion nützliche Beiträge zur Zivilisation geleistet. Da hat er unter anderem geschrieben, meine eigene Ansicht über die Religion stimmt mit der Ansicht des Lucretius überein. Ich betrachte die Religion als Krankheit, die aus Angst entstanden ist und als Quelle unsäglichen Elends für die gesamte Menschheit. Guck mal, ich wollte mich nochmal bedanken, dass du mich so gespielt hast. Also, hoffe. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Herr Kuttner, also, ich weiß nicht so, das mit der Mauer und so, das ist ja irgendwie so ein Kackthema irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, die hätte von mir aus ruhig zubleiben, also oben bleiben können. Also, die sind doch alle scheiße irgendwie. Also, ich höre gerade deine Sendung und du bist gerade irgendwie so am Singen. Also, das ist, ich halt davon nicht. Also, du hattest mal bessere Themen. Ja. Wollte ich mal so sagen. Aber der asoziale Staat, das finde ich echt geil. Ich habe noch keine Folge verpasst, da kannst du mal ruhig mehr machen. Also, wird ja bestimmt mehr kommen. Ich freue mich drauf. Ja, freundlichen Grüßen, Beat. Hauste, wa? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Pega de lá. Hund im Radio? Meiste Musik. Fritz! Genau, so sieht's aus. Die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Wäre, glaube ich, mal durchaus angebracht, Neuigkeiten aus aller Welt zu vernehmen, für die ja Gott sei Dank der Kollege Gerald Kötterheinrich zuständig ist und dieser Pflicht doch mit Freude, wenn auch mit einer gewissen inneren Verhärtung, dann doch immer wieder nachkommt. Wenn Fritz in Pankow, dann 102,6. Fritz Info. Um 0.31 Uhr, das Wetter, nachts ist es bewölkt, aber trocken bei 8 bis 5 Grad, am Mittwoch bleibt es bewölkt, vielleicht gibt's auch ein wenig Sonne bei maximal 15 bis 18 Grad und jetzt die Meldung mit Gerald Kötterheinrich. Der Wahlkampfmanager der Grünen, Kuhn, hat den Streit mit der SPD als beendet erklärt. Kuhn sagte in den ARD-Tagesthemen, die Irritationen der vergangenen Wochen um die Neuwahlen seien ausgeräumt. Bis zur voraussichtlichen Vertrauensabstimmung im Bundestag werde die SPD nicht mehr versuchen, die Grünen für die Lage verantwortlich zu machen. Zuvor hatte Bundeskanzler Schröder vor der SPD-Fraktion um Verständnis für seine Zurückhaltung beim angestrebten Verfahren für eine Bundestagsneuwahl geworben. Er wolle nicht, dass dieser Weg zerredet werde. Der Bundestag werde rechtzeitig vor der Vertrauensabstimmung am 1. Juli in Kenntnis gesetzt, so Schröder. Nach dem Scheitern der EU-Verfassung in Frankreich hat Staatspräsident Chirac heute den bisherigen Innenminister de Villepin zum neuen Premierminister ernannt. Im Fernsehen sagte Chirac am Abend, das Ergebnis der Volksabstimmung sei keine Ablehnung der europäischen Ideale. Vielmehr hätten die Franzosen auf gestiegene Arbeitslosigkeit und nachlassende Kaufkraft reagiert. Erstmals in Deutschland hat ein Gericht einen sofortigen Aktionsplan zur Reinhaltung der Luft angeordnet. Das Verwaltungsgericht Stuttgart gab der Klage zweier Bürger gegen zu hohe Feinstaubbelastung statt. Stuttgart war die erste deutsche Stadt, in der seit Jahresbeginn die neuen EU-Grenzwerte zum Feinstaub überschritten wurden. In der bolivianischen Hauptstadt La Paz haben zehntausende Menschen gegen die Abspaltungspläne der wohlhabenden Erdölprovinzen des Landes protestiert. Starke Polizeikräfte blockierten das Parlament, wo über eine Volksabstimmung in einer der reichen Provinzen beraten wurde. Die Demonstranten forderten, dass die Erdölerträge auch den armen Landesteilen im Westen zugute kommen. Zum Sport. Im Rahmen der Eröffnung der Allianz Arena in München hat Bayern München ein Freundschaftsspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft mit 4:2 gewonnen. Jawohl. Gelsenkirchen! Ja, Gelsenkirchen. Der Verkehr auf Fritz, keine aktuelle Meldung. Gute Fahrt. Ihr Einsatzgebiet: Berlin und Brandenburg. Ihr Auftrag: Dreiste Musik zum Tanzen. Ihr Name: Fritz-Disco. Unterwegs. Diesen Samstag ab 22 Uhr zur Neueröffnung des Werk 1 in Guben mit den Fritz DJs T-Bird und Branko Jet. Die Fritz-Disco. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio dreiste Musik. Fritz. Но сегодня опять как вчера Обложили меня, обложили Гонят весело на номера И заели, хлопочут двустволки Там охотники прячутся в тень На снегу кувыркаются волки Превратившись в живую мишень Идет охота на волков Идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают цитарфоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука. Оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Видно в детстве слепые щенки Мы волчата сосали волчицу И всосали нельзя за флажки И вот охота на волков идет охота На серых хищников, матерых и щенков Кричат загонщики и лают псы торпоты Кровь на снегу и пятна красные флажков Наши ноги и челюсти быстры. Почему же ваш шаг дает ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через. возвращается время мое. Дом, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет походка на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвучи сил из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Wladimir Wysocki, oh, echt einer der ganz Großen. Toll, toll, toll. So, ja, Wladimir Wysocki. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Könnt ihr denn überhaupt noch? War heute wieder mal eine Stresssendung. Ging ganz schön irgendwie Tempo. Bababababababam. Ich hab mich zweimal aufregen müssen. Nicht zuletzt mit Gelsenkirchen telefonieren. Die an die Substanz, die geht auf die Nerven. Hätte ich Verständnis, wenn jetzt keiner mehr kann. Ach! Aber hier wird munter angerufen, oder wie? Na supi, hallo. Hallo. Ja, Tag. Ja, Tag. Naja, nee. Woher denn? Na, vom Sehen oder was? Wer? Na, Kevin, von vorhin, vom Chor. Welcher Kevin? Ja. Wie? Aus. Kevin. Ja. Ey, gut, ne? Ja. Kann jetzt sein, dass du halt ganz schön aggro drauf bist, du? Na, Logo. Ja, muss ich da aber. Naja, hier. Na, Mann, hast du die Sendung nicht gehört? Da wird man doch aggro. Naja, sag ich ja. Ja. Weil ich wundere mich sowieso, dass es vor den Geräten nicht schon massenhaft Messerstechereien und Armbrüche gibt. Da kloppen sich auch alle. Na, sag doch! Ja, genau so ist es. Und ich versuche es hier immer zu befrieden. Aber ja, gelingt mir nicht. Ja, gestern auf ich am Alex vorbei, da kloppen sich da welche. Na, nee, gibt's doch ja nicht. Total lustig. Ja. Nur nicht so viel an der Teppichklappstange vorbei, da kloppt so eine Olle. Was ist denn los jetzt hier, Kevin? Mensch, du kannst ja nicht fünfmal anrufen, die Sendung. Ja, das macht halt den Fluss kaputt. Na, aber ganz kurz noch. Du bist doch nächste Woche Dienstag dann wieder da, oder? Ja. Ey, lass mal dann so eine Sendung machen, so dass nur wir beide so und dann irgendwas. Ja, Spitz, eine super Idee. Nur wir beide. Ja, dann irgendwas. Ja, da kann ich mir aber was Schöneres vorstellen. Warum denn? Lass dicke um mich sein. Ja, nee. So irgendwelche Leute dissen so. Ach, irgendwelche Leute dissen? Ich diss doch keine Leute. Nein, gar nicht. Unter Leute, die Leute dissen wollen. Ich will kein dissen. Die von Gelsenkirchen hier gerade? Nee, will ich auch nicht, die werden nicht gedisst. Nein, das sind zwei zarte weibliche Seelen, die man beschützen muss. Genau. Dem man irgendwie den Arm um die Schulter legen muss. Und sagt, Mann, Mädels, kommt, heult euch aus an meiner total breiten Brust, die so breit ist, dass ihr zwei total breitschädelige Bochumerinnen daran rumheulen können. Mann, die haben ja aber wirklich gestresst, wa? Nee. Nein. Die waren nett. Ja. Die waren super. Ja, nett. Die waren 1A. Ich bin für mich verknallt in die. Mann, waren die toll. Ach, wie würde ich die gerne kennenlernen und mit denen Caipirinha trinken. Oder schön im Kloster Messwein klauen. Ja. Mein lieber Scholli, 1A waren die. Wir machen jetzt mal Schluss hier. Ich habe das Gefühl, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Und ich wünschte mir, dass du das Gefühl hättest. Ach. Ach, ja, ach. Tschüss. So, ach. Ach, wer bist du denn? Hallo? Ach. Ich bin der Franz aus Neukirch. Mann, Franz, wann wirst du denn 16? Ich? Naja, in 3 Jahren. Oh Gott, da ist ja noch ein weiter Weg. Ja, das kann man so sagen. Und bis dahin geht's in Deutschland den Berg noch weiter runter. Dann gibt's kein Kindergeld mehr. Hahaha. Dann musst du schön den Kid aus den Fenstern fressen. Was sagst du? Siehst du? Überhaupt keine Gedanken gemacht. Gleich mal kontrollieren gehen, ob die Fenster überhaupt noch verkittet sind, die Glasscheiben. Ob da Kitt ist, den man fressen kann aus dem Fensterrahmen. Gürtel enger schnallen. Oh. Ja, Gürtel enger schnallen. Ja, mach ich. Na, mach mal Gürtel enger. Du hast ja wahrscheinlich ja keinen Gürtel. Doch, einen schwarzen. Echt? Enger schnallen. Müssen wir jetzt alle machen. Ja. Gürtel enger schnallen. Hab ich. Ja? Gut, dann bin ich wenigstens froh. Wenigstens einer in Deutschland ist bereit, den Gürtel ein bisschen enger zu schnallen. Machen ja viel zu wenig. Gerade auf der Chefetage. Ich sage nur Ackermann. Esser. Genau, oder? Da ja. Treffe ich doch wahrscheinlich, habe ich doch volle Zustimmung deinerseits. Ja. Das ist schön. Ja. Genau. Ja. Genau. So sieht es aus. Ja. Yeah. Oder? Ja. Ja. Ja. Ja. Genau so denke ich mir das auch. Ja. So wird ein Schuh raus. Oder? So und nicht anders. Da müsste mal einer. Ha? Da könnte ja jeder kommen. Oder? Genau, haben wir schon immer so gemacht. Haben wir noch nie so gemacht. No. So sieht es aus. Ja. Wo leben wir denn? Ich? Ja, nee, überhaupt. Ich? Mann. Mensch, Meier. Ach, wir sitzen alle in dem Boot. Gürtel enger schnallen. Ich danke dir für deinen Anruf. Der hat uns irgendwie weitergebracht. Hallo. Na ja, toll, hallo. Hallo? Schuld ist der Großkapitalismus. Ja, das wissen wir doch. Hallo? Hallo, Kuttner. Ja. Alles gut zum Kindertag. Willst du mich hier wisch? Ist schon? Ja, ist doch schon 8 Uhr, Mann. Ach, scheiße! Genau! Ja, da muss ich doch gleich wieder eine entsprechende Musik spielen, oder? Ja. Was finde ich denn da jetzt noch? Nee, das ist russisch. Das ist echt zu russisch. Und, ah, Bonbonfabrik könnte man natürlich spielen. Da sagt mir, wo noch das mit dem Verkehrspolizisten da? Toni 17, bitte komm mal. Nee, Juche, ich bin ein Schulkind. Und nicht mehr klein. Oder ist doch was Reelles? Jawohl. Bist du denn schon Schulkind? Ja. Jetzt zieht nicht so an. So ziemlich. Ja, echt? Ja. Ja? Ja. Wenn ich jetzt hier nochmal Bummispiele, dann habe ich hier voll die Ruhrgebietsfraktion im Nacken sitzen. Mit ihren Kohlehacken. Tja, die wird man halt nicht los. Hammern, dann hämmern die auf mich ein. Tja, die Westen halt. Ruhrgebiet ist an die Westen. Was? Ruhrgebiet ist nicht Westen, Ruhrgebiet ist wie Osten. Kannst dir vorstellen, wie die Lausitz, nur noch schlimmer. Ja, halt, warst du schon mal im Ruhrgebiet, mein lieber Scholli? Was? Ob du schon mal im Ruhrgebiet warst? Nee, aber ich komme aus der Lausitz. Weißt du, was die Ruhr ist? Die Ruhr ist praktisch Dünnschiss. Na super. Jetzt stell dir mal das als Gegend vor. Also kannst du froh sein, dass du in der Lausitz lebst. Ist das krank, ja. Ja, na ehrlich, die Ruhr, weit verbreitete Krankheit. Ich weiß ja nicht, ob Viren oder Bakterien, aber auf jeden Fall wünscht man Kämen an den Hals, nicht mal im Gebiet. Auf jeden Fall. Insofern kannst du die jetzt nicht als Westlerin beschimpfen. Ah ja. Naja, die sind echt so laubergmäßig. Praktisch. Was machst du denn da in der Lausitz? Rumsitzen, oder? Eben so ein bisschen auch lau sitze ich hier und mach mir keine Gedanken. Ich spiele ihn auf Pädagogen. Auf Pädagoge? Ja. Pff. Studierst du aber immer noch? Nein, Mann, ich muss erstmal das Fachabi schaffen. Ach Gott! Ey, das ist ja noch ein weiter Weg dahin, oder? Ja. Hm. Stimmt schon. Ich weiß nicht, ob ich ein Arbeiter-Östler bleibe. Ach so, das ist natürlich ohne gute Überlegung. Aber Hartz IV ist jetzt so wobei, so am Taschengeld gemessen ist es ja doch immer noch relativ viel, oder? Naja. Was denn? Könnte besser gehen. Naja, klar könnte es besser gehen. Wir können es auch besser gehen. besser gehen. Hör mal hin, das ist was für deine Kinder, die du demnächst zu betreuen hast. Sonnenkäfer, Papa. Mittelfinger. So, Kinder, das war zum Kindertag. Nee, da freuen, da freuen die sich drüber. Naja. Ah. Einer Mensch, der Kuttner. Genau, das zeigt dir. So, was machen wir jetzt hier? Ja, schlag mal was vor. Lustiges Spiel spielen oder sowas? Was denn für ein lustiges Spiel? Verstecken oder wie? Ja, toll. Nein. Na, hast du ja ein schönes Telefonspiel? Rätselraten oder so. Oh, Rätselraten. Soll ich Kartenkunststücke machen? Nee, Wörterraten. Wieso denn nicht? Wörterraten. Was ist denn Wörterraten? Wörtersee. Ach, Kuttner, ich freue mich. Ach ja, ach, ich freue mich ja auch, wie irre. Ach, ich krieg mir ja praktisch nie ein vor Freude. Ich dachte, ich komme heute gar nicht mehr rein. Ach, ich puller mal noch in die Hose, weil es hier so dufte ist. Worte, Wörter. Ja, nicht. Ich habe hier noch eine Viertelstunde, die jetzt irgendwie überbrückt werden muss, ohne dass es allzu sehr auffällt. Naja, ich bin ja auch noch da. Oh, toll, du bist echt die Rettung. Glaube ich dir. Ja. Kommst du aus Gelsenkirchen oder was? Nee. Worte. Worte. Ich komm. Worte nur Balde, ruhest auch du. Eberswalde. Eberswalde. Na, dann wollen wir jetzt mal lieber ein bisschen Gottfried Benn hören, oder? Irgendwas, zu irgendwas muss ja die Sendung dann doch nützlich gewesen sein. Mach mal rein. Lässt mir drin Worte. In der Leitung. Allein. Du mit den Worten, und das ist wirklich allein. Clarence und Ehrenpforten sind nicht in diesem Sein. Du siehst ihnen in die Seele nach Vor- und Urgesicht Jahre um Jahre. Quäle dich ab, du findest nicht. Und drüben brennen die Leuchten in sanftem Menschenhort, von Lippen rosigen, feuchten, perlt unbedenklich das Wort. Nur deine Jahre vergilben in einem anderen Sinn, bis in die Träume Silben, doch schweigend gehst du hin. Das ist ja also, glaube ich, ein Stück Lied. Ist doch mal ein Gedicht. Ist doch mal ein Gedicht, oder? Scheiß auf Schiller. Na ja, jetzt scheiß auf Schiller. Feste Mauer in der Erde. Hallo, wer ist denn der andere hier? Hallo, Fräulein. Na, er war nicht. Hallo? Ja, hi, hi, Kuttner. Ja, hi. Hier ist Emma. Ach Mensch, Fräulein. Emma. Ja. Fräulein, Emma. Na, das ist doch 1A. Na? Na? Ja. Nee, ja. Ja. Doch, ich wollte was erzählen. Ach so, erzähl mal, ist doch ja. Schön. Was? Hau mal raus, was das sehen wollte. Ja, okay. ganz kurios ein bisschen, ja. Ich habe genau am Nichtraucher-Welttag Geburtstag. Ach so, wann ist denn der? Genau, ich habe 8 Jahre nicht geraucht. Sag mal, wer ruft mich denn jetzt hier an um die späte Zeit? Immer ran. Ja, warte, hört doch mal auf hier. Ich kann jetzt mal nicht zuhören. Ist gut. Wir warten. Mir. Hallo? Ja. Das ja. Ah, schade. Jetzt rufst du oder Kevin? Was? Du heißt Kevin, ne? Oder? Hey. Ist, ich bin hier aber noch in der, ich bin hier noch in der Sendung gefangen. So. Ja, genau. Und seit ich... Dann rufe ich dich mal in einer Viertelstunde an, genau. Oh, Kuttner. Ja, die aber unterhalten sich hier alle. Ja. Bis dann, tschüss. Wir wollen ihn ja heute... Unterhalten sich aber alle. Ach, gegangen. Ist ja Kindertag heute. Was ist los jetzt? Also Kindertag. Nee, Nichtraucher-Welttag, ja. Und was war da? Welt-Nichtrauchertag. Passt auf, passt doch mal auf. Und seit ich diesen 1,50 Euro Job habe, ja. Habe ich doch angefangen zu rauchen. Und ich habe über 8 Jahre nicht geraucht. Ach, nicht schlecht. Und mein Geburtstag ist genau am Welt-Nichtrauchertag. Ist das nicht furchtbar? Kompliziert ja, das ist es. Übrigens, es ist nicht 1-Euro-Job, sondern 1,50 Euro. Na, ist doch spitze. Ja, ganz wichtig. Und was machst du da? Ich bin bei den Alten, bei den Hochbetagten im Seniorenheim. Na, ist doch super. Da habe ich denn heute zu meinem Geburtstag, also jetzt ist ja schon, es war also gestern, Dienstag, ah. Da hatte ich denn eine Kaffeetafel mit den Hochbetagten, die waren also doppelt so alt wie ich. Und noch mehr und also dann haben die mir ein Ständchen gesungen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ach toll. Ist das nicht süß? Ja. Die haben ist mir doch aber total rührend. Wenigstens nur singen. Ja, niemand mag dich, drum bist du so allein. Naja, nun genau ja. Nicht. Für wen nein, nicht. Das jetzt? Genau für nicht. Mir, Kuttner? Nein. Wen denn? Du bist da wie Donne, die Golejo, Samanato, No money did, lonely say nobody, kido sito, dido da. Aber war nicht so ganz, von der Aussprache her nicht ganz so präzise. Nee, sag ich hoch. Ja. Aber erstmal nachmachen. Na, ich nicht. Ich würde mich mal. Ich würde mich mal tendenziell hier eher verabschieden von euch. Nee, nur warte mal. Und vielleicht nochmal eine fette Musik spielen und dann können wir mal alle Tschüssikowski sagen. Ach nö. Ach doch. Wir können da was singen. Ach doch. Nee. Wir können nochmal die Mauer singen. Ich hab gesagt genug. Die Mauer muss weg. Da geht mal lieber am Samstag 16 Uhr zur Weltzeituhr und übt schön. Ja, ist doch so weit. Ja, macht es mal. Naja, nicht, ist nicht vorbei. Jetzt am Samstag 16 Uhr ist üben. Na und? Und dann fährst du wieder zurück. Ist auch kein Problem. Genau. Genau. Die Flieger sind doch so billig zur Zeit. Tschüss, ihr Bienen. Dann nimmst du mir mit, oder was? Tschüss. Ergophismus und Entis Orchestra mit einer Coverversion vom Velvet Underground's White Light, White Heat vom Song Here She Comes Now. War ja deutlich so. Eine Musik wollte ich ja unbedingt noch spielen. Und zwar hier die charming, netten Eskimos, die die streikende Radiostation besetzt haben und dann eben auch mal ein bisschen selber Musik gemacht haben. I come from my eine Laura Langjagd. Daima, daima, Ramon, Ramon, la-di-da-da-win. Daikani, daikani, tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Hina-di-a-hiel-de-tuak, ikaba-daima-ta-ha-man-di-net-sa-ta-li-u-ga-du-a-ko. Daima, daima, hamunga, hamunga, hina-di-a-di-win. Daunane, daunane, hami, hami, takuniarabin. Daima, daima, hami, hami, najitatuin. Daubane, daubane, tuktuni, tuktuni, takuniarabin. So, Kinder, damit würde ich mal sagen, ist die Sendung tendenziell zu Ende. Wir können vielleicht noch Tschüssi sagen. Tschüss. Ich wollte noch was fragen. Ja, frag. Schnell. Spiel nochmal schnell Dead Live. Nee, jetzt ist Tschüss. Was ist denn? Nein, nee. Ja, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss. Ah, zu langsam. Hallo, tschüss. Ah, auch zu langsam. Tschüss. Tschüss. Genau, so geht doch, oder? Tschüss. Halt den Maul. Oh, tschüss. Hey, Kutti, eine schnelle Frage. Na, jetzt schnell. Ich stehe gerade vorm Reichstag, was soll ich denn jetzt machen? Weiß ich auch nicht. Elvis lebt, ciao. Und ciao, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Hallo, hallo. Tschüss. Ey, wer war da? Ja, tschüss, na, wer ist denn da? Aber hast du angerufen? Tschüss. Na, hier im Dings im... Genau, tschüss. Na, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Nicht, Gottner. Tschüss. Gottner. Kuttner. Tschüss. Kuttner. Tschüssi. Ja, hallo, was ist? Kuttner. Ja. Hey, ich wollte noch was sagen, Kuttner. Hallo. Kuttner. Tschüss. Kuttner. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Kuttner. Nicht auflegen. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Kuttner. Tschüss. Kuttner. Ja. Tschüss. Kuttner, warte. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Steve. und